Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Schönen guten Abend hier bei der Piratentei im Mumble zu einem Podiumsgespräch mit Ulrike Herrmann heute Abend, TAZ Wirtschafts- und Finanzjournalistin seit dem Jahr 2000. Sie ist gelernte Bankkauffrau und hat Geschichte und Philosophie studiert. Und aus aktuellem Anlass ist sie heute bei uns, und zwar hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Sieg des Kapitals, wie der Reichtum in die Welt kam. Das ist also sehr anregend und wir sind froh, dass sie so kurzfristig uns zugesagt hat. Morgen hat sie schon wieder einen Termin, wo sie ihr Buch präsentieren tut. Willkommen, Frau Herrmann. Ja, hallo. Zweiter Teilnehmer auf dem Podium, dem ich auch sehr dankbar bin, dass das kurzfristig geklappt hat, ist Jens Berger von den Nachdenkseiten. Er war schon Gast bei uns, aber heute spielt er eine andere Rolle wie letztes Mal. Da war er selbst in der Rolle des Befragten. Heute wird er mich eher unterstützen als Moderator. Auch an dich willkommen. Ja, hallo. Frau Herrmann, die erste Frage, die mir eigentlich einfällt, ist, was war der genaue Beweggrund und warum haben Sie sich hingesetzt, ein Buch über den Kapitalismus zu schreiben oder über das Kapital zu schreiben? Da muss ja irgendwie einiges zusammengekommen sein, dass Sie dann sich dafür entschieden haben. Ja, also es ist ja so, dass ich bei der TAZ Wirtschaftskorrespondentin bin und seit 2007 eigentlich über nichts anderes mehr berichte als über Wirtschaftskrisen, erst über die Finanzkrise, dann über die Eurokrise. Und ich stelle eben anhand der Leserbriefe fest, dass viele Leser diese Themen wirklich wahnsinnig interessant finden, aber oft dann meine Artikel doch nicht verstehen. Und zwar nicht, weil meine Artikel jetzt unverständlich wären oder schlecht geschrieben oder so, sondern weil das Thema an sich zu groß und zu komplex ist, um es auf 120 Zeilen in einer Zeitung abzuhandeln. Und deswegen dachte ich, ich muss darüber ein Buch schreiben und einfach mal diese ganzen Mythen, die es auch über den Kapitalismus gibt, so ein bisschen zu zerstören und den Leuten zu erklären, dass es eigentlich alles ganz anders ist. Ja, das ist auf jeden Fall, es geht uns auch so hier in der AG Geldordnung. Wir sind jetzt zwar im Gemeinschaftsraum, aber wir sind ja eigentlich die AG Geldordnung und Finanzpolitik. Auch uns ist es unheimlich schwierig, diese komplexen Sachverhalte erstmal selbst zu durchdringen, zu verstehen und dann sie auch noch der Öffentlichkeit und den Parteifreunden irgendwie nahe zu bringen. Ich fand interessant, Sie sind ja auch gelernte Historikerin und ich hatte den Eindruck in den letzten Jahren, dass die Wirtschaftshistoriker bei dieser ganzen Krisenanalyse doch auch eine sehr wichtige Rolle einnehmen, weil sie das ganze Geschehen in einem längerfristigen Kontext betrachten. Und das ist mir auch in Ihrem Buch aufgefallen, dass das für mich eine der wirklichen Stärken des Buches ist, dass Sie als Wirtschaftshistorikerin, also ein Großteil des Buches ist eigentlich eine Beschreibung des Kapitalismus seit seinem Entstehen, also Mitte des 18. Jahrhunderts. Wie sehen Sie denn die Rolle der Wirtschaftshistoriker aus Ihrer eigenen Sicht? Naja, also das ist schon so, dass dass es natürlich ungeheuer wichtig ist, eigentlich die Wirtschaftsgeschichte zu kennen, um zu verstehen, was heute passiert. Denn Finanzkrisen gibt es ja nicht erst seit heute, sondern natürlich schon seit spätestens dem 19. Jahrhundert. Und auch zum Beispiel so eine Institution wie eine Notenbank gibt es in England schon seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Und bereits im 18. Jahrhundert haben dann die Engländer verstanden, dass eine Notenbank eigentlich die Existenzberichtigung darin hat, bei Finanzkrisen einzugreifen auf dem Markt und anzufangen, Geld ins System zu pumpen. Und es ist einfach erstaunlich, die Engländer wussten das schon im 18. Jahrhundert und haben entsprechend gehandelt und die EZB darf das heute immer noch nicht machen. Würden also die Leute in der EZB oder Leute wie Bundesbankpräsident Weidmann ein bisschen sich besser auskennen in der Wirtschaftsgeschichte, dann wäre ihnen einfach klar, dass diese Angst vor einem allzu starken Eingreifen der EZB völlig unberechtigt ist. Ja, auf jeden Fall auch ein ganz interessanter Sachverhalt. Sie schreiben ja in den Anfangskapiteln in Ihrem Buch, wie es dazu kam, dass der Kapitalismus überhaupt entstand. Und da fand ich besonders spannend, Sie haben eben gesagt, dass die Bank of England schon 1694 gegründet worden ist. Der Kapitalismus nach Ihrem Verständnis ist so um 1760 entstanden und er ist eigentlich ohne, wie Sie schreiben, fast ohne Kapital entstanden, sondern aus einem ganz anderen Hintergrund. Wenn Sie den vielleicht mal ganz kurz erläutern, weil das finde ich schon mal eine ganz hoch spannende erste Position von Ihnen im Buch. Ja, also es gehört sozusagen zu einem der vielen Mythen, dass Geld und Kapital immer verwechselt wird. Also die Leute denken, wenn man ganz viel Geld hat, dann hat man irgendwie den Kapitalismus. Das ist also völliger Unsinn, wie man eben daran sehen kann, dass das Geld uralt ist, nicht? Geld gibt es seit mindestens 4000 Jahren, auch schon die Mesopotamier hatten Geld. Aber was sie nicht hatten, war Wachstum, nicht? Das war eine stagnierende Agrarwirtschaft. Und es ist auch nicht so, dass Geld jemals knapp gewesen wäre, sondern die Menschen haben immer munter Geld erfunden, wenn sie Geld brauchten. So, das heißt, Geld allein führt zu noch gar nichts, sondern in der Tat ist es ein Wunder, dass in England 1760 dann plötzlich ein exponentielles, selbsttragendes Wachstum einsetzte. Und das kam nicht dadurch zustande, dass die Engländer mehr Geld gehabt hätten als die anderen, sondern dass dort eben die Löhne doppelt so hoch waren wie weltweit. Die Gründe will ich jetzt hier nicht alle aufführen, warum die Löhne so hoch waren. Aber der Punkt war, dass die Engländer nicht mehr wettbewerbsfähig waren durch ihre hohen Löhne. Und weil die Löhne so hoch waren, es sich eben erstmals lohnte, Technik einzusetzen. Das heißt, die Technik war billiger als die Menschen. Und man fing dann an, eben Menschen durch Technik zu ersetzen. Und die Textilindustrie war dann die erste, die mechanisiert wurde durch Webstühle, mechanische Webstühle und eben Spinnereien. Das war dann der große Moment der Dampfkraft. Und das Wichtige an der Dampfkraft ist ja, dass sie auch kein neues Wissen war, nicht? Selbst die Römer hatten schon Dampfmaschinen, aber die haben sie nur als Spielzeug eingesetzt, nicht in ihrer Wirtschaft. Und zwar deswegen, weil es sich in Rom vor 2000 Jahren nicht gelohnt hat. Da waren die Arbeitskräfte billig, es gab Sklaven, die sehr reichen Römer oder Senatoren hatten gar kein Interesse daran, in ihre Latifundien zu investieren. Das war nicht nötig, sie waren auch so reich genug. Und das war eben zum ersten Mal in England dann 1760 anders, nicht? Da lohnte es sich, dass längst vorhandene technische Wissen tatsächlich anzuwenden und Maschinen zu bauen, eben weil die Menschen zu teuer wurden durch die hohen Löhne in England. Ich habe auch den Eindruck, dass Sie wirklich viele Klassiker gelesen haben, aber auch den Spezialisten für das 19. Jahrhundert Osterhammel, dessen Buch ich übrigens auch schon vor eineinhalb Jahren mal durchgelesen habe. Er ist ja eine Fundgrube für die ganze Entwicklung dann im 19. Jahrhundert. Sie hatten vorhin schon erklärt, die Engländer haben per Zufall entdeckt, es war genau 1797, dass also die Goldbindung aufgegeben haben für das damalige Geld in England, dass das eigentlich nicht durch Gold gedeckt war, sondern, wie Sie schreiben, durch die Wirtschaftsleistung. Und Sie waren so überrascht von diesem Befund, dass Sie ihm nicht getraut haben und 1819 zurück zur Golddeckung gegangen sind. Sie schreiben aber dann weiter, das Geld ist eigentlich durch Gold nicht beschränkt gewesen, sondern es hat ein enormes Geldmengenwachstum im 19. Jahrhundert gegeben. Wenn man heute immer noch diese ganzen Goldanhänger hört, die da zurück wollen und so weiter zu so einer Goldbindung. Ich glaube, der Punkt dieses hybriden Geldentstehungsprozesses, also zwischen Zentralbank und Privatbanken, das sollte jetzt vielleicht unser nächster Punkt sein, den Sie mal ganz kurz erläutern. Ja, also normalerweise stellen sich das ja viele Menschen so vor, dass irgendwie das echte Geld in Anführungsstrichen irgendwie Gold- oder Silbermünzen sind. Und auch das ist einer der vielen Irrtümer. Es ist einfach so, dass Gold und Silber als Geld noch nie entscheidend waren, noch nicht mal in der Antike. Schon damals wussten die Menschen nämlich auch, wie man einfach Schuldscheine weiterreicht und sogenanntes Kreditgeld schöpft. Also das Geld, das wir heute auch haben, nur dass wir es heute eben auf Girokonten haben, nicht? Heute entsteht das Geld dadurch, dass man einfach das Privatbanken Kredite vergeben, auf die Girokonten buchen und fertig. Plötzlich ist Geld da, wo vorher kein Geld war, und zwar immer durch die Kreditvergabe von Privatbanken. Das ist aber eben auch, wie gesagt, gar nicht wirklich Neues, sondern darauf war man in der Antike auch schon gekommen. Und früher hat man dann aber eben eher so Wechsel ausgestellt, aber das waren ja auch schon alles Formen des Kreditgeldes. Und den richtigen Aufschwung nahm dann aber diese Geldproduktion eben im 19. Jahrhundert, als es immer mehr Privatbanken gab, die natürlich dann auch immer mehr Kredite vergeben haben. Und das Geld wuchs, also die Geldmenge wuchs rasant, was aber gar kein Problem war, weil ja gleichzeitig auch die Wirtschaft sehr stark wuchs. Also es kam gar nicht zu einer Inflation. Aber natürlich wuchs die Wirtschaft, die Geldmenge wuchs, alles wuchs. Nur das Einzige, was nicht wirklich wuchs, war die Goldmenge. Also zwischendurch hat man zwar in Kalifornien auch mal Gold gefunden, aber die Goldmenge blieb also weit hinter dem zurück, was eigentlich wirtschaftlich erforderlich war. Aber das störte auch niemanden, denn die Idee der Golddeckung war ja immer nur, dass man die Banknoten mit Gold deckte, nicht? Also die Idee war, wenn ich einen Geldschein habe, dann kann ich zur Bank gehen und den in Gold eintauschen. Nur war es dann am Ende so, kurz vor dem Ersten Weltkrieg 1913, dass dann die Banknoten überhaupt nur noch 7% des umlaufenden Geldes ausmachten und der Rest lagerte wie heute auch auf Konten und wurde von einem Konto zum nächsten geschafft durch Schecks und Überweisungen. Und wie gesagt, trotzdem kam es aber nicht zu einer Geldentwertung, sondern das hat sich ganz naturwüchsig einfach an das angepasst, was durch das Wirtschaftswachstum nötig war. Danke, Frau Herrmann. Jetzt ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben gesagt, Kredit hat es schon immer gegeben, auch in der Antike. Geld sowieso. Geld ist aber jetzt nicht gleich Kapital, schreiben Sie. Geld muss Kapital finanzieren, also ein produktives Investment sein, sagen Sie. Nur dann tut sich auch Kreditgeld oder sonstiges Geld in Kapital verwandeln. Das ist ja fast der entscheidende Punkt und der Ankerpunkt in Ihrem Buch, aus dem sich dann viele andere Phänomene ableiten lassen. Ja, man muss einfach verstehen, dass das Kapital im Kapitalismus ist nicht das Geld, obwohl Kapital und Geld oft synonym verwendet werden, sondern das Kapital im Kapitalismus ist letztlich die technische Ausrüstung, nicht? Sind die Produktionsprozesse, mit denen man Waren herstellt und die dann eigentlich auch das Wachstum sind. Wenn man sich fragt, was ist Wachstum, dann ist Wachstum nicht das Wachstum von Geld, sondern Wachstum ist, dass immer mehr Waren und Dienstleistungen hergestellt werden pro Kopf. Und das ist sozusagen eine sehr realwirtschaftliche Tätigkeit, die sich eben dann in der Wirtschaft abspielt. Und jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Was haben Sie nochmal gefragt? Ich war so damit beschäftigt, den Unterschied zwischen Geld und Kapital zu erklären. Nein, ich habe nur gesagt, dass das praktisch in einen Investitionskredit münden muss. Nur dann verwandelt es sich in Kapital. Also es wird versucht, dann eine Produktivitätssteigerung herbeizuführen in der Wirtschaft. Ja, das ist genau der Punkt. Also wenn man einfach nur Kredite vergibt, um beispielsweise, das passiert ja real, Aktien zu kaufen, mit Derivaten zu spekulieren, mit Rohstoffen zu spekulieren, mit Währungen zu spekulieren, mit Zinsprodukten zu spekulieren, also beispielsweise mit Staatsanleihen, kann man ja auch alles auf Kredit machen, wird auch ständig auf Kredit getan, dann ist es so, dass natürlich Geld geschöpft wird, nicht? Das sind ja dann Kredite, aber es wird leider nicht real investiert, nicht? Sondern man bewegt sich da in so einem luftleeren virtuellen Raum von Geldvermögen. Und das Geldvermögen wird immer mehr, aber leider wird die Wirtschaftsleistung ja nicht mehr, weil niemand investiert in das Wachstum der Wirtschaft. Und am Ende hat man dann eine riesen Finanzblase, und sozusagen fiktives Vermögen, das auch schön aussieht auf dem Konto. Nur leider fehlen die Erträge, denn das Problem ist ja, dass die alles, Dividenden, Zinsen, Mieten, egal wo man hinguckt, alle diese Erträge müssen ja aus der laufenden Wirtschaftsleistung finanziert werden. Und wenn man in die Wirtschaftsleistung aber nicht investiert, sondern stattdessen nur mit Derivaten spekuliert, dann hat man eben am Ende das Problem, dass ein riesiger Finanzberg da ist, aber praktisch eben keine Wirtschaftsleistung, die dann noch Erträge produzieren könnte. Und das fällt dann irgendwann auf, dass das fiktive Vermögen nicht mehr zu den realen Erträgen oder Renditen passt. Und das ist der Moment, wo dann der Crash einsetzt. Jetzt sind Sie mir sehr vorausgeeilt. Entschuldigung. Macht ja gar nichts, weil das Kreditgeld hat eine veränderte Rolle eingenommen ab dem Zeitpunkt, als der Kapitalismus gestartet ist. Sie haben ja immer sehr schön im Buch erklärt, dass es vorher praktisch ein ganz geringes Wachstum oder gar kein Wachstum gegeben hat. Ich möchte nämlich jetzt nochmal an Ihre Kritik anknüpfen. Also erst einmal sagen Sie ja, Geld ist ein Rätsel. Ich sage nochmal ganz kurz die drei Funktionen, die Sie da aufsagen. Alles kann Geld werden, schreiben Sie. Geld ist zweitens symbolisierte Zeit. Also es ist ganz schwierig, die Geldmenge zu definieren, weil da ein Abgrenzungsproblem ist. Und drittens, Geld ist nur für den Einzelnen ein Wertspeicher, aber nicht für das Kollektiv. Das sind eigentlich drei ganz wichtige Basiserkenntnisse, die dann auch in der späteren in den späteren Kapiteln bei Eden eine irrsinnig wichtige Rolle spielen. Ja, das stimmt. Also das ist ja ein echtes Phänomen. Also um jetzt mal bei dem ersten Rätsel anzufangen, das Geld kann alles sein, nicht? Also es gab zum Beispiel den US-Staat Virginia, ein Tabakstaat, nicht? Da haben die Leute 200 Jahre lang mit Tabak gezahlt und diese Tabakwährung war stabiler und währte länger als der Goldstandard, den die USA zwischendurch auch mal hatten. Also wirklich alles kann zu Geld werden. Sieht man auch real, ich meine, das sind dann so zwei Experimente, aber das zeigt sich ja schon wieder bei solchen Internetaktivitäten wie Bitcoin, dass da Leute dann sozusagen so eine Art Privatwährung sich schaffen. Und das Zweite ist tatsächlich, Geld ist gespeicherte Zeit. Also wenn man Geld annimmt, dann ist es ja so, dass man selber erstmal irgendwie auf Nachfrage verzichtet, in der Idee, dass man dann später sich dafür was kauft. Und da ist natürlich sofort die Frage, ja, wenn man jetzt aber anfängt, das Geld zu sparen, wann ist es denn kein Geld mehr, sondern nur noch Geldvermögen, nicht? Und das führt dann dazu, dass alle Zentralbanken eigentlich, vor allen Dingen, wenn es um die sogenannte Geldmenge 3 geht, ganz unterschiedliche Geldmengen haben, weil dann eben die Frage ist, ja, was macht man denn zum Beispiel mit Staatsanleihen, die nur 3 Monate dauern, noch Laufzeit haben. Ist das noch Geld oder ist es nur schon Geldvermögen? Oder was macht man mit Sparbüchern, wo man 3 Monate Kündigungsfrist hat? Ist das Geld oder ist das schon Geldvermögen? Nicht? Und da fängt man dann, jede Zentralbank fängt dann an, sich das selber zu überlegen. Und weil man dann irgendwann die Idee hat, gut, wenn Geld lange angelegt ist, in Sparverträgen von 4 Jahren, dann wird es wahrscheinlich nicht gleich ausgegeben, also wird nicht wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt, dann ist es vielleicht nur noch Geldvermögen, nicht mehr Geld. Aber das ist schwierig. Und da gab es auch in der Geschichte ein sehr schönes Experiment. Ab 1979 hatte der Notenbankchef in den USA, Paul Volcker, die Idee, er könnte die Geldmenge fixieren und wollte wirklich die Geldmenge vorschreiben, nicht? Dieses Experiment lief 7 Jahre und in diesen 7 Jahren war Volcker ständig damit beschäftigt, die Geldmengen umzudefinieren, weil es einfach nicht klappte. Und ich glaube, am Ende hat er 14 Mal die Geldmenge neu definiert, bevor dann dieser Versuch endgültig eingestellt wurde. Und ja, das dritte Rätsel ist eben vielleicht das Wichtigste, dass die Leute einfach nicht verstehen wollen, dass Geld tatsächlich nur eine soziale Kommunikationsform ist, nicht? Wir alle haben uns auf irgendwas geeinigt, was wir als Geld akzeptieren. Und weil es eigentlich nur ein soziales Konstrukt ist, kann man das nicht in die Zukunft transferieren. Also der Einzelne kann natürlich sparen, so nach dem Motto, ich gebe mein Geld nicht heute aus, ich gebe es übermorgen aus. Aber die Gesamtgesellschaft kann das nicht. Also das Einzige, was die Gesellschaft hat, ganz real, ist die Wirtschaftsleistung, die sie jedes Jahr produziert. Und das hat mit dem Geld überhaupt nichts zu tun. Nicht der Einzelne hat zwar das Gefühl, dass er mit dem Geld irgendwie ein Anrecht auf diese Wirtschaftsleistung bekommt, aber gesamtgesellschaftlich ist es so, dass weder Vermögen noch Schulden im Ernst eigentlich in die Zukunft transferiert werden können, sondern dass es eigentlich nur um die Wirtschaftsleistung geht. Und das ist aber sehr tragisch, dass das oft nicht verstanden wird. Das kann man jetzt auch in der Eurokrise wieder sehen. Die Leute versuchen immer, da die Schulden oder das Vermögen zu retten, das in den Krisenstaaten investiert wurde. Und sie sehen nicht, dass es eigentlich darum gehen würde, die Wirtschaft in Südeuropa so schnell wie möglich zu stärken, nicht? Stattdessen wird also, Beispiel Merkel, wird denen ein Sparkurs verordnet, was dazu führt, dass da die Wirtschaft abgewürgt wird, das Einkommen sinkt, in der Hoffnung, dass man das Vermögen retten kann, das man selbst da sozusagen angelegt hat. Nicht? Die Eurokrisenländer wurden ja im Wesentlichen dann beispielsweise von Deutschland finanziert und die Deutschen hoffen jetzt möglichst viel Geld da wieder zurückzubekommen und deswegen sollen dann die Südländer sparen. Aber das ist wieder der klassische Fall, wo man irgendwie Einkommen und Vermögen verwechselt und dann das Vermögen retten will, indem man das Einkommen stranguliert. Und das kann auf gar keinen Fall funktionieren, weil das Einzige, was man tatsächlich hat, ist das Einkommen, sprich die Wirtschaftsleistung. Eine ganz kurze Anmerkung dazu noch. Das ist natürlich auch sehr unglücklich, dass in der deutschen Sprache der Begriff Sparen doppelt besetzt ist. Also einmal, dass man weniger Ausgaben tätigt und dass man Geld für die Zukunft zurücklegt. Das trägt natürlich mit dazu bei, zu diesem Missverständnis. Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Die Frau Herrmann, die dort immer wie ein junges Pferd vorwärts galoppieren, ich muss sie dann immer wieder so ein bisschen zurückholen. Aber man sieht, dass von diesen Kernpunkten, von diesen Ankerpunkten im Buch, dann also die gesamte praktisch Erklärungsgeschichte davon abgeleitet werden kann. Ich sehe jetzt nochmal den Punkt, der Kapitalismus so wie sie ihn verstehen und dort definieren, hat insgesamt die ganze Spielanordnung geändert. Waren vorher Börsen, aber auch Schulden- und Zinseffekte in ihren Augen Nullsummenspiele, die durchaus, sage ich mal, dazu geführt haben, dass es Jubeljahre, Erlassjahre gegeben hat oder dass bei Spekulationen der Gewinn des einen der Verlust des anderen war und so weiter, ist durch den Wachstumseffekt, der Kapitalismus hervorgebracht hat, die ganze Anordnung verändert worden. Und sie machen eine interessante Abgrenzung nach zwei Seiten. Es sind in den letzten Jahren sehr viele Bücher über die Ökonomie von Gut und Böse, Sedlacek, das Gespenst des Kapitals geht um, oder auch David Graeber, der für Occupy der Vordenker war. Gerade solche Sachen kritisieren sie eigentlich ziemlich stark, auch die Zinskritiker, weil sie sagen, sie hätten alle nicht begriffen, dass wir uns in einem vollkommen neuen Spiel befinden. Und ich glaube, das ist auch noch ein wesentlicher Punkt, den wir noch mal ganz kurz irgendwie anpacken sollten. Das mache ich gerne. Also das kann man auch sehr schön am Beispiel von Graeber zeigen, dem Vordenker von Occupy. Also man muss sich einfach klar machen, dass Zinsen und Schulden in einer stagnierenden Agrargesellschaft wie beispielsweise im biblischen Israel etwas völlig anderes darstellen als im Kapitalismus. Also in den stagnierenden Agrargesellschaften, wie zum Beispiel in Israel, war es natürlich so, dass wenn es eine Missernte gab und dann die Kleinbauern sich Getreide leihen mussten von den Reichen und dieses Getreide dann hinterher zurückzahlen mussten mit Zins und Zinseszins, diese Kleinbauern innerhalb von kürzester Zeit versklavt waren und in der Schuldknechtschaft saßen. Deswegen hat die Bibel, also schon im Alten Testament, ja verboten, dass man Zinsen nimmt. Einfach weil völlig klar ist, dass wenn eine Wirtschaft stagniert, jeder Zins natürlich irgendwie aus der Substanz gezahlt werden muss und dann gibt es eigentlich eine Umverteilung zwischen Gewinnern und Verlierern und natürlich waren dann die Gewinner die wenigen Reichen und die Verlierer die ganzen vielen Armen. So, und das ist völlig logisch, dass stagnierende Agrargesellschaften ein Zinsverbot aussprechen und das war ja auch nicht nur in der Bibel so, sondern das war beispielsweise auch im Islam so. Jetzt ist es aber was völlig anderes, wenn man plötzlich einen Kapitalismus hat, der wo das Wachstum immer durch Kredite finanziert werden muss, weil sonst kommt es gar nicht zu Wachstum. So, der Kredit ist also jetzt plötzlich nicht mehr so eine Art Geißel der Menschheit, sondern er wird zum Produktionsfaktor. Und man hat dann ein Wachstum, aus dem man heraus völlig mühelos die Zinsen zahlen kann. Das heißt, was früher sozusagen eine soziale Schande war in gewisser Weise, ist jetzt eigentlich so eine Art Win-Win-Situation. Und es ist ein Problem von vielen Zinskritikern oder Kritikern von Schulden, und dazu gehört eben auch Graeber, dass sie sozusagen das gar nicht wahrnehmen, dass der Kapitalismus die Spielanordnung, wie sie das genannt haben, oder den Charakter von Schulden und Zinsen völlig geändert hat. Und das führt dann dazu, dass also zum Beispiel Occupy zu völlig absurden Forderungen kommt, nicht? Also das Buch von Graeber hat irgendwie 400 Seiten, aber auf den 400 Seiten kommt nur genau eine Forderung vor, und das ist eben ein Erlassjahr. Also das heißt, alle Schulden sollen gestrichen werden, so wie das im Alten Testament regelmäßig der Fall war. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, also ganz konkret, das steht dann bei Graeber leider nicht mehr da, was dann passieren würde. Es ist ja einfach so, dass alle Schulden sind ja gleichzeitig auch das Vermögen von jemand anderem, nicht? Also Schulden und Vermögen oder Finanzvermögen sind immer identisch. Wenn ich jetzt anfangen würde, Schulden einfach mal so zu tilgen, dann wäre auch das Finanzvermögen weg. Also ganz konkret, sie würden dann zum Bankautomaten gehen und da wäre leider kein Geld mehr drin. Und das heißt, weil man dann sozusagen den Kapitalismus gar nicht so richtig verstanden hat, den man abschaffen will, ist es dann so, dass Occupy politisch im Aus landet, weil da keine einzige Forderung kommt, die irgendwie politisch umsetzbar wäre. Auch hier wieder eine wunderbare Ableitung von einem Kernaspekt in Ihrem Buch dann sofort zu aktuellen politischen Geschehnissen in den letzten Jahren. Und es wird uns nachher noch begegnen, dass selbst gestandene Investmentbanker wie der Hank Paulson die modernen Mechanismen teilweise nicht verstanden haben. Aber ich möchte jetzt nochmal ganz kurz erst eine Zwischenstation bei den Irrtümern über das Kapital machen. Wir haben jetzt also diese Basiseffekte gemacht. Was hat sich grundsätzlich geändert? Das Rätsel des Geldes. Und wann ist Geld wirklich Kapital? Jetzt gehen wir mal auf eine aggregierte Ebene. Und zwar sagen Sie, Kapitalismus ist nicht Marktwirtschaft. Das scheint mir auch ein wesentlicher Punkt zu sein. Ja, das ist leider auch so ein Mythos, genau. Dass, ja, viele denken, Kapitalismus sei das gleiche wie Marktwirtschaft. Und da müsste man vielleicht erstmal sagen, was soll Marktwirtschaft eigentlich sein? Das ist ja die Idee, dass es viele Anbieter und viele Nachfrager auf einem Markt gibt und dass dann in freiem Wettbewerb sich irgendwie ein fairer Preis bildet. Und das ist das muss man mal sagen, eine wirklich schöne Idee. Nur leider leben wir überhaupt nicht in einer solchen Welt. Ich meine, jeder, der sich mal umguckt, kann sich doch, sieht ja, dass hier nicht kleine Anbieter auf einem Markt sind, sondern dass hier Großkonzerne herrschen. Und die herrschen auch nicht seit neuester Zeit, sondern die herrschen faktisch seit 1880. Also wenn Sie sich zum Beispiel ganz einfach mal die Liste der DAX-Unternehmen angucken, dann werden Sie feststellen, dass die meisten DAX-Unternehmen schon seit 1880 existieren. Also ob das jetzt Bayer ist oder Höchst oder sonst was. Das heißt, alle großen Branchen, ob das Chemie ist, Stahl ist, Banken ist, Auto ist, sind längst vermachtet und da sind die Märkte verteilt. Also wenn Sie heute versuchen würden, eine Autofirma zu gründen, könnten Sie glatt vergessen, der Markt ist schon aufgeteilt. Und das Statistische Bundesamt hat dafür auch eine sehr schöne Statistik mal erstellt. Es ist so, dass weniger als 1% der Firmen in Deutschland 65% des Umsatzes kontrollieren. Das heißt, man sieht sofort, dass man nicht in einer Marktwirtschaft lebt, sondern in einem System, wo Großkonzerne herrschen und global agieren und sehr eng mit dem Staat vernetzt sind. Das heißt nicht, dass es keine Marktwirtschaft gibt, aber die Marktwirtschaft ist sozusagen was für die Kleinen, nicht? Also so kleine Architekten, kleine Gastwirte, kleine Läden. Die konkurrieren tatsächlich, so nach dem Motto, wenn es einem Kunden bei einem Restaurant nicht schmeckt, dann geht er eben in ein anderes. Aber alles, was wichtig ist, wo die eigentliche Wertschöpfung in Deutschland passiert, ist von wenigen Großkonzernen beherrscht. So, und das ist jetzt aber kein Skandal, sondern wie gesagt, das ist schon seit 1880 zu beobachten. Und das liegt eben daran, dass die Investitionssummen einfach enorm sind. Also wenn Sie ein neues Auto auf den Markt bringen wollen, dann brauchen Sie dafür für Milliarden. Ich muss mal hier kurz, falls was schief geht, ja. Ich werde gerade von meinen Kollegen verlassen. Wenn man jetzt ein Auto beispielsweise neu entwickeln will, Daimler-Benz oder VW, die brauchen für jedes einzelne Modell Milliarden. Und diese Milliarden können natürlich nur von Großkonzernen aufgebracht werden. Und was noch wichtiger ist, dieses Geld wird auch nur aufgebracht, wenn vorher klar ist, dass hinterher der Absatz stimmt. Das heißt, der Kapitalismus ist eigentlich eine Art von Planwirtschaft, wo natürlich dezentral, nicht wie im Sozialismus, es ist aber trotzdem eine Planwirtschaft, wo große Konzerne planen, wie sie in den nächsten 5 Jahren ihren Absatz gedenken zu gestalten. Ja, das war sehr schön hergeleitet. Ich gehe auch gleich weiter, weil wir können ja nicht alles in der totalen Tiefe ansprechen. Ich kann nur jedem im Zuhörerraum oder auch dann später am Radio oder dann später, wenn er die YouTube-Aufzeichnung hören wird, wirklich dieses Buch empfehlen. Es ist eine Fundgrube von aufklärerischen Elementen, würde ich fast sagen, wo doch viele, viele Mythen hinterfragt werden und wirklich in einem anderen Licht erscheinen. Die nächste Frage ist, Kapitalismus ist nicht das Gegenteil vom Staat, Frau Herrmann. Das ist von Anfang an gemeinschaftlich, hat sich das entwickelt und Sie gehen sogar so weit und sagen, ohne den Staat würde Kapitalismus gar nicht überleben können. Frau Herrmann, die Taste drücken. Ja, Entschuldigung. Ja, das kann man, diese enge Verbindung von Staat und Kapitalismus kann man eigentlich schon im Mittelalter sehen. Also da war zwar an sich sozusagen eine feudale Adelsherrschaft, aber es gab ja immer auch schon so kleine kapitalistische Inseln, beispielsweise die Hansestädte wie Hamburg, Lübeck oder Bremen, nicht? Die ja mit dem Fernhandel zwischen England und Russland gut Geschäfte machten. Und da kann man das genau sehen, nicht? Diese Hansestädte waren regiert von wem? Natürlich von den Kaufleuten. Und es gab also gar keine Trennung zwischen Kapitalismus und Staat. Und diese Kaufleute haben den Staat oder ihre Stadt auch immer benutzt, wenn irgendwas schief lief. Nicht? Also zum Beispiel waren die Hamburger mal 1857 in einer schweren Krise. Da hatten diese Kaufleute natürlich nichts Besseres zu tun, als erstmal Staatsanleihen auszugeben. Und mit dem Kapitalismus hat sich dann diese Zusammenarbeit zwischen Kapitalisten und Staat gewandelt, aber sogar noch intensiviert. Ich meine, nur ein Beispiel, ich soll ja nicht so lange reden immer. Siemens, nicht? Niemals wäre Siemens richtig von der Startrampe gekommen mit der Elektrizität, wenn die Städte wie Berlin da bereit gestanden hätten und gesagt hätten, okay, wir kaufen euch den Strom ab. Nicht? Also schon das zeigt, dass der Staat als Kunde die Voraussetzung dafür war, dass der Kapitalismus in seiner heutigen Form überhaupt entstehen konnte. Okay, was ich jetzt nicht streifen kann im Augenblick ist dieser Plagiatseffekt, also dass Deutschland im 19. Jahrhundert ungefähr das gemacht hat, was China heute mit uns macht. Das überspringen wir mal ein bisschen, sondern gehen gleich zu dem Faktor Globalisierung, den Sie positiv besetzen. Steht aber im Zusammenhang mit diesem Nachahmungseffekt oder sagen wir mal, dass man denjenigen, der vorne ist, dass wir den praktisch kopieren muss, aber dass das gar nicht zum Schaden ist, sondern dass das zum Vorteil von beiden Seiten eigentlich führen tut. Wenn Sie das nochmal aus Ihrer Sicht erläutern. Naja, ich meine, bei der Globalisierung ist einfach sehr wichtig zu verstehen, dass sie nicht neu ist. Also es wird ja immer so getan, auch gerne von Kanzlerin Merkel, so nach dem Motto, Globalisierung ist völlig neues Phänomen und deswegen müssen wir jetzt hier in Deutschland die Löhne senken. Und das ist einfach völliger Unsinn, sondern es ist so, dass der Kapitalismus und die Globalisierung sind gleichzeitig entstanden. Also schon das Deutsche Kaiserreich war eine globale Exportnation. Oder um jetzt mal wieder diese Firma Siemens zu nehmen, weil das einfach ganz anschaulich ist. Siemens wurde 1847 gegründet, hatte 1850 schon ein Büro in London und 1851 ein Büro in St. Petersburg. Also da kann man einfach sehen, die Globalisierung war von Anfang an dabei. Und es war natürlich so, dass die Leute kaum, dass sie das mit der Globalisierung miterlebten, auch schon Ängste hatten, nicht? Und diese Ängste gab es schon im 18. Jahrhundert in England, als so die Konkurrenz zwischen England und Frankreich losging. Und da hat dann schon Adam Smith, nicht, der sozusagen der Gründervater der Neoklassik, versucht seinen Zeitgenossen zu erklären, dass sie keine Angst haben müssen vor der internationalen Konkurrenz oder dafür, dass dann die Nachbarn reich werden könnten, weil das war sein Argument und das gilt bis heute. Mit wem soll man denn handeln, wenn nicht mit anderen reichen Nationen? Und je mehr reiche Nationen es gibt, desto schöner für die industrialisierte Welt, nicht? Und das kann man auch genau sehen. Globalisierung ist der Handelsclub der reichen Industrieländer. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Land wie China auch zu einer Industrienation aufsteigt, dann profitieren alle anderen Industrienationen davon, denn jetzt gibt's ja da auch noch Kunden, statt dass sie davon Schaden nehmen würden. So, jetzt wollen wir mal zu den Krisen des Kapitalismus oder des Kapitals kommen. Okay. Und da gibt's eine interessante Entwicklung im 19. Jahrhundert. Sie beschreiben da zwei wichtige Krisen. Einmal 1857, haben Sie eben schon mal kurz mit der Hansestadt Hamburg, aber die war auch eine weltweite, die erste weltweite. Und dann die 1873 bis 96, der in Deutschland unter dem Begriff Gründerkrise oder Gründerkrach bekannt geworden ist. Sie sagen da in Ihrem Buch, damals hat man dem Kapitalismus, da zitieren Sie auch einen Soziologen, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr habe, es gibt ein Paradox, nämlich dieser technische innovative Fortschritt, also diese Investitionskredite in die Produktivität praktisch, sorgt dafür, dass sehr viele Verlierer produziert werden. Dass auch zu einer sogenannten Überproduktion kommt, die dann irgendwann nicht mehr zu diesen Konjunkturkrisen, dann wird einfach irgendwann das nicht mehr abgesetzt, dieses Überhangangebot, weil die Gewinne bei den Unternehmen immer mehr steigen, mit immer weniger Leuten es gemacht werden kann. Und dann entsteht so ein deflationärer Druck. Und sie sagen, das 19. Jahrhundert war eigentlich ein Jahrhundert, wo fast nur Deflation geherrscht hat. Und damals hat der Staat nicht eingegriffen, sodass in einigen Branchen die Löhne um bis zu 40% gesenkt werden konnten oder mussten. Oder in anderen auch die Belegschaften um den gleichen Prozentsatz reduziert werden mussten. Später dann entstand natürlich der Sozialstaat. Der ging einher auch mit dem Wahlrecht, dass der dann an alle Bevölkerungsgruppen schrittweise vergeben wurde. Und dann sagen sie, dass diese Deflationserscheinungen in einem kapitalistischen System dann durch diesen Wohlfahrtsstaat, also ich weiß, es war ein großer Sprung, langfristig stabilisiert wurde. Und dieser Sachverhalt, dem gewinnen sie natürlich sehr positive Aspekte ab. Und damit auch den Begriff Inflation, weil es muss immer eine leichte Inflation geben, wenn es einen Wohlfahrtsstaat gibt. Ich habe es jetzt etwas in einem schnellen Ritt gemacht, Frau Herrmann, aber ich glaube, das war ungefähr so die Botschaft, die Sie in dem Buch da vermittelt haben. Ja, also es gibt in dem Buch eben ein Kapitel, das haben Sie ja jetzt so ein bisschen zusammengefasst, zu dem Thema, warum ist Inflation eigentlich eine gute Sache? Und in der Tat habe ich erstmal angefangen mit dem 19. Jahrhundert, das tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Jahrhundert ist, gerade weil die Regierungen noch nicht eingegriffen haben in den Wirtschaftsablauf. Also sie haben natürlich mit den Firmen kooperiert und so weiter, aber sie wussten nicht, wie man Wirtschaftskrisen steuert. Und dadurch ist das sozusagen so eine Art natürliches Labor. Im 19. Jahrhundert war es tatsächlich so, dass die technischen Fortschritte waren enorm. Also beispielsweise allein durch die Dampfschifffahrt und den Suezkanal wurden die Transportkosten zum Teil um 98% gesenkt. Das hat sich natürlich dann auch bei den Preisen ausgewirkt. Das heißt, durch den technischen Fortschritt sind die Preise eigentlich permanent gefallen. Und gleichzeitig gab es dann eben auch noch Konjunkturkrisen, wo die Preise dann nochmal gefallen sind, weil ja dann klar war, dass es da so Rabattschlachten gab. Und das 19. Jahrhundert ist eben ein sehr schöner Anschauungsunterricht dafür, wie wahnsinnig gefährlich eine Deflation ist. Weil eine Deflation heißt ja, Preise sinken. Und das führt natürlich dazu, wenn Unternehmen wissen, okay, die Preise sinken und ich mache dann weniger Umsatz, hören die auf zu investieren. Weil vor allen Dingen ist es natürlich sehr schwierig für Unternehmen, Kredite aufzunehmen, wenn sie wissen, dass sie hinterher mehr weniger Umsatz machen. Nicht? Dann ist ja klar, das wird immer schwieriger, diese Kredite wieder zurückzuzahlen. Das heißt, für ein kapitalistisches System ist es viel besser, wenn es eine Inflation gibt, das heißt eine leichte Geldentwertung, weil es dann für die Unternehmen leichter ist, die Kredite zurückzuzahlen und sie schneller investieren, also Kredite aufnehmen. Jetzt ist es aber so, dass viele Leute denken immer, sei wahnsinnig einfach, eine Inflation zu erzeugen. Also vor allen Dingen in Deutschland haben Leute immer Angst vor einer Inflation, weil natürlich ist ja auch verständlich, sie erlebt haben, dass ihre Vorfahren zweimal praktisch das gesamte Geldvermögen verloren haben. Einmal nach dem Ersten Weltkrieg, einmal nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber was dabei eben immer übersehen wird, ist, dass da ja Weltkriege waren, nicht? Und Weltkriege zeichnen sich ja dadurch aus, dass sehr viel zerstört wird. Gleichzeitig eine Kriegswirtschaft ist, wahnsinnige Ausweitung der Geldmenge und praktisch nichts mehr produziert wird. Aber jetzt sind wir hier in Friedenszeiten. Und in Friedenszeiten ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt eine Inflation zu erzeugen. Denn wie gesagt, der normale Trend im Kapitalismus durch den technischen Fortschritt ist ja eine Deflation. Und das Einzige, was tatsächlich dann dazu führt, dass es eine Inflation gibt, ist der Sozialstaat. Also dadurch, dass Arbeiter heute, wenn sie entlassen werden, zum Beispiel eine Lohnfortzahlung haben oder dadurch, dass eben klar ist, dass die Renten weitergezahlt werden vom Staat, auch wenn gerade eine Wirtschaftskrise ist, dadurch stabilisieren sich ja die Einkommen und dadurch stabilisiert sich auch die Nachfrage und gleichzeitig weiß jeder, dass die Arbeitnehmer nicht jeden Job sofort annehmen müssen, der gerade in Sicht ist. Außerdem gibt es die Gewerkschaften und die Tarifabschlüsse, was es alles im 19. Jahrhundert auch nicht gab. Und sozusagen dieser gesamte Sozialstaat führt eben dazu, dass die Löhne stabil bleiben, auch in der Krise, was dann natürlich dazu führt, dass es nur noch Lohnsteigerungen tendenziell gibt, aber nicht mehr katastrophale Lohnsenkungen wie im 19. Jahrhundert. Da kam es tatsächlich vor, wie Sie das beschrieben haben. Es ist Krise und dann fallen die Löhne mal kurz um 40%. Das gibt's heute alles nicht mehr. Das ist aber für die Wirtschaft tatsächlich unglaublich gesund. Und es ist ja auch so, dass die EZB, die Notenbank, nicht ein Inflationsziel von null hat, sondern sie hat ein Inflationsziel von 2%. Also sie will eine Inflation. Und das hat eben damit zu tun, dass bei einer leichten Inflation der Kapitalismus viel besser floriert. So, jetzt sind wir dann auch schon bei der Weltwirtschaftskrise angekommen, 1929. Das sagen Sie, dort ist eigentlich nicht nur die, sind die Wörter, die für eine Finanzkrise auch heute noch benutzt werden, entwickelt worden, also Schuldendeflation von Irving Fisher zum Beispiel. Und Richard Kuh hat die jetzt nur noch ein bisschen modernisiert, indem er das Bilanzrezession dann noch als Ergänzung neu definiert hat. Dort ist etwas Interessantes passiert. Sie sagen, die Gewinne sind so gestiegen der Unternehmen in den USA vor 1929 und die Löhne sind zurückgeblieben. Also dieser Verteilungsmechanismus ging über die Gewinne und nicht über Zinseffekte und so weiter. Und die wussten dann zum Schluss nicht mehr, wo sie dieses Geld irgendwie anlegen sollten, weil die Nachfrage von der breiten Bevölkerungsschicht ja nicht da war. Die hat man ja eher in der Lohnentwicklung, ist das zurückgeblieben. Und sie sagen auch, es gibt keinen Mythos, dass da vom Taxifahrer bis zu dem Bedienmädchen die Leute spekuliert hätten, sondern es wäre gerade mal 1 Million Menschen in den USA gewesen von 120 Millionen Bevölkerung damals schon, 1929. Sie machen da also noch einen anderen Effekt aus im kapitalistischen System, der irgendwie zu einer Störung führen tut. Naja, man muss eben sehen, der Kapitalismus ist sozusagen in sich labil, weil auf der einen Seite ist es so, er wird vorangetrieben durch den Produktivitätsfortschritt, also dadurch, dass dass man mit den gleichen Anzahl von Menschen letztlich immer mehr Produkte herstellen kann, nicht? Das ist ja Wachstum. Und das passiert natürlich durch den Einsatz von Technik. Also dieser Produktivitätsfortschritt ist zentral. Gleichzeitig führt er natürlich dazu, dass die Firmen, die die neue Technik einführen, machen mehr Gewinn. Und meistens ist es dann so, dass dieser Gewinn erstmal bei den Unternehmern landet, gar nicht unbedingt bei den Arbeitnehmern. Und dann kommt es automatisch zu so einer Unwucht, nicht? Also, es werden zwar mehr Waren hergestellt, es ist aber nicht so, dass die Arbeiter deswegen mehr verdienen würden, unbedingt. Dann können also die Arbeiter und Arbeitnehmer diese neuen vielen Waren gar nicht absetzen, sondern das müssten eigentlich alles die Unternehmer kaufen. Aber warum sollte ein Unternehmer anfangen, jede Menge normale Autos zu kaufen, nicht, die man dann aber gerade hergestellt hat. Also es werden Massenprodukte hergestellt, aber die Massen haben dann gar nicht das Geld, um diese Massenprodukte zu kaufen. Und dadurch kommt es ziemlich schnell zu Krisen. Und in den USA war es in den 20er Jahren eben besonders extrem, weil die Produktivität innerhalb von wenigen Jahren um 40% gestiegen ist. Zum Teil war das so eine Art Aufholjagd nach dem Ersten Weltkrieg, wo es ja wenig technischen Fortschritt in der Zivilproduktion gegeben hatte. So, und plötzlich waren da riesige Gewinne auf den Seiten bei den Unternehmern und praktisch aber keine Reallohnsteigerung bei den Arbeitnehmern. Und dann wussten die Unternehmer nicht mehr, wohin sie ihr Geld eigentlich noch schaffen sollten und kamen dann auf die naheliegende Idee, ihre Gewinne doch an der Wall Street zu investieren. Nicht? Und das führte dann letztlich zum Crash von 1929. Aber da hat man zum ersten Mal idealtypisch gesehen, nicht nur war damals eine Verschuldung von 300% auf das BIP, das, was Sie schreiben, was vergleichbar ist mit den Werten, die wir heute wieder haben. Heute sind sogar 350. Das hatten wir auch bei unserer letzten Diskussion mit Mark Dittley von Nevermind the Markets aus der Schweiz hier feststellen können. Diese Schuldendeflation, damals hat man anders reagiert, beziehungsweise man hat nicht reagiert. Die Notenbank hat nicht eingegriffen als Lender of Last Resort und man hat, wie der damalige Finanzminister Mellon in den USA gesagt, man will dieses System sich praktisch bereinigen lassen und so weiter. Aber man hat auf einmal gemerkt, dass diese Schuldendeflation, diese Abwärtsspirale auch gesunde Unternehmen dann mit erfasst und so weiter. Und da ist vielleicht sehr wichtig, mal auf diesen Unterschied zwischen einer Solvenz- und Liquiditätskrise hinzuweisen. Und dass das also auch von Ordoliberalen und von Konservativen vollkommen falsch eingeschätzt wird, wenn man dieser Abwärtsspirale Raum lässt, dass sie sich entfalten kann. Also das Problem ist, wenn dann so ein Crash kommt, nicht? Und das war natürlich ab 1929 auch besonders eindrucksvoll, weil der Dow Jones, also der Aktienindex, ist über 80% gefallen, nicht? Also da war praktisch nichts mehr übrig am Ende von den Aktienwerten. Und dadurch, dass die Leute ja diese Aktien zum Teil auf Kredit gekauft hatten, so nach dem Motto, jetzt spekuliere ich mal munter, waren die dann ja plötzlich alle völlig überschuldet, nicht? Also sie hatten die Kredite, die waren waren ja weiterhin so hoch wie vorher, aber leider waren die Aktien nichts mehr wert, die sie damit gekauft hatten. So, und in so einer Situation, wenn einige Leute real insolvent sind, also wirklich pleite, fangen die ja alle an, noch hektisch das wenige Vermögen zu haben, das sie noch zu verkaufen. Und plötzlich fangen alle an zu verkaufen. Und das führt natürlich dazu, dass die Preise noch weiter fallen. Und das wiederum erfasst dann die gesamte Volkswirtschaft. Also auch Leute, die eigentlich sozusagen nicht wahnsinnig spekuliert haben oder so, stellen plötzlich fest, dass das, was sie hergestellt haben oder das, was sie besitzen, wertlos wird, weil die anderen ja alle anfangen, das Zeug zu verkaufen. Also das geht dann flächendeckend durch alle Vermögensklassen. Also die Aktien werden wertlos, Autos werden wertlos, weil sie sozusagen hektisch verkauft werden, Häuser werden wertlos, weil sie hektisch verkauft werden, Kunstwerke werden wertlos und so weiter. Und das Ende vom Lied ist, dass auch gesunde Firmen aufhören zu produzieren, weil nach dem Motto, wer soll das jetzt noch kaufen? Alle sind völlig verunsichert, niemand kauft noch irgendwas. Und gleichzeitig sind viele gesunde Firmen und Privatleute plötzlich technisch überschuldet, weil das Haus, das sie haben, angeblich ja nichts mehr wert ist, nicht? Die ganzen Preise fallen in den Keller. Und so wird also aus so einer Solvenzkrise, wo einige ernsthaft pleite sind, plötzlich sozusagen quer durch die gesamte Volkswirtschaft auch eine Liquiditätskrise, weil keiner traut noch mehr irgendwem, der ganze Geldmarkt stockt, die Banken sind pleite, weil alle hinstürmen aus der Angst, Banken könnten zusammenbrechen und so weiter. Also es wird eine totale Katastrophe. Und deswegen, nach dieser Erfahrung, die man da dieser ersten großen Weltwirtschaftskrise gesammelt hat, ist eben völlig klar, der Staat und ganz besonders die Zentralbank muss eingreifen, damit zumindest die gesunden Unternehmen da nicht plötzlich deswegen zusammenbrechen, weil sie keine Kredite mehr bekommen, weil kein Kunde mehr zahlt und so weiter. Jetzt springen wir mal ganz kurz ein bisschen nach vorne, nach 2007, 2008. Da war ja 30 Jahre ein neues Paradigma, das auf ganz andere Dinge gesetzt hat, also effiziente Finanzmarktthese, Risikoverteilung im Finanzsektor und viele, viele, viele andere Sachen. Und auf einmal stand man wieder vor den gleichen Entscheidungen wie 1929. Bloß diesmal haben Sie geschrieben in Ihrem Buch, war der Bankrun nicht auf die Banken, dass die Leute dort ihre Spareinlagen runtergeholt haben, sondern diesmal war es ein Bankrun zwischen den Banken, dass diese Interbankenmärkte eingefroren sind. War das der entscheidende Unterschied zwischen 29 und 2007? Also man muss schon sagen, dass die Verflechtung zwischen den Banken hat natürlich extrem zugenommen. Und zwar über letztlich zwei Instrumente. Das eine ist, dass es jetzt wahnsinnig viele Derivate gibt. Der Derivatemarkt ist ja explodiert, nicht? Also im Nominalwert gibt es irgendwie über 600 Billionen Dollar an Derivaten, die durch die Welt kurven. Und man kann das nicht genau erkennen, dann welche Bank eigentlich mit welchem Derivat direkt oder indirekt zu tun hat. Das heißt, jede Bank stellt dann sofort ihren Geschäftsverkehr mit allen anderen Banken ein, sobald eine Krise ist, nach dem Motto, man weiß ja nicht, wer auf welchem Schrott sitzt. Und das andere ist, also neben diesen Derivaten ist es auch so, dass die Banken tatsächlich sozusagen direkt stärker miteinander verbunden sind, dadurch, dass sie sich gegenseitig kurzfristige Kredite geben, oft nur über Nachtkredite. Und natürlich, das stockt dann auch sofort in so einer Krise und dann ist auch jede Bank faktisch pleite, weil sie sich nicht mehr refinanzieren kann. Jetzt sagen Sie, dass der Fall Lehman gezeigt hat, dass man eben eine Bank nicht unkontrolliert abwickeln kann. Und das steht ja ein bisschen im Widerspruch zu den Kapitalismuskritikern, die nicht einsehen wollen, warum in so einem Moment, wenn so eine Krise praktisch eintritt, also stattfindet, warum man die denn retten soll. Und auf der konservativen oder ortoliberalen Seite sagt man auch, man sieht es nicht ein, diese Banken sollen dann zur Verantwortung gezogen werden. Insofern treffen die beiden unterschiedlichen Gruppen sich in der Betrachtung dieses Sachverhalts. Aber Sie sagen in Ihrem Buch, Bankenrettung ist billiger als der Crash, den wir eben skizziert haben, wie er 29 stattgefunden hat, aber nicht billig. Ja, das kann man ja auch sehen, jetzt wenn man sich das zum Beispiel ganz konkret anguckt für Deutschland, nicht? Diese Finanzkrise 2008 war extrem teuer. Letztlich ist die Staatsverschuldung Deutschlands um über 300 Milliarden Euro gestiegen, allein durch diese Finanzkrise. Und wenn man sich jetzt aber mal anguckt, ja, wo sind denn die Kosten aufgelaufen, nicht? Dann war es auch teuer, das will ich jetzt gar nicht leugnen, die Banken zu retten. Aber das wird wahrscheinlich so in der Summe 50 bis 70 Milliarden Euro kosten. Und der große Rest der Kosten ist eben in der Realwirtschaft aufgelaufen, nicht? Also jeder wird sich ja noch daran erinnern, 2009 ist das Wirtschaftswachstum in Deutschland um fast 5% eingebrochen. Das war ein einsamer Rekord in der Nachkriegsgeschichte. Bis dahin war also das Maximum mal so ein Minus von 1%. Und man musste natürlich dann anfangen, Arbeitslosengeld zu zahlen. Dann gab es die Konjunkturpakete, zum Teil auch völlig schwachsinnig wie die Abwrackprämie, aber egal, es gab Konjunkturpakete. Und das war dann alles viel teurer. Das heißt, wenn eine Bank erstmal pleite ist, muss man sie retten. Und deswegen ist es wichtig, aus meiner Sicht, dafür zu sorgen, dass Banken gar nicht pleite gehen können. Und das würde man erreichen, indem man den Banken eine sehr hohe Eigenkapitalquote vorschreibt von ungefähr 30%. Also dann müssen sie eben mit Aktien und Gewinnen auf 30% ihrer Bilanzsumme kommen. Und ich finde, dass das ist auch kein Zufall. Was ist eigentlich hier immer los? Ja. Ich höre immer sozusagen so eine Art englische Stimme. Ist das normal? Ja, die ist links in, wenn jemand rein und rauskommt in diesem Saal, das ist jetzt nicht abgeschaltet worden von Ihrem Ach so. Kollegen. Ach so, okay. Gut, dann rede ich einfach weiter. Nee, aber ich meine, man muss einfach dafür sorgen, dass sie ein Eigenkapital haben, das so hoch ist, dass sie nicht pleite gehen können. Und es ist deswegen auch außerordentlich typisch, dass zum Beispiel der Bankenverband oder so auch immer findet, dass man künftig Banken abwickeln sollte. Das tun sie nämlich, um zu verhindern, dass die Eigenkapitalquote hochgeht, nicht? Also die sagen, ja, genau, wir sind auch dafür, wir als Banken sind dafür, dass man künftig andere Banken abwickeln kann. Denn sie wissen ganz genau, dass wenn die Krise kommt, die Banken dann doch nicht abgewickelt werden, dass sie aber mit diesem Trick verhindern, dass die Eigenkapitalquote hochgeht. Und ich finde es eben sehr bedauerlich, dass viele linke Bankenkritiker auf diesen Trick reinfallen und auch immer sagen, ja, gute Idee, Banken müssen pleite gehen können. Das geht eben nicht, sondern man muss verhindern, dass sie überhaupt pleite sind. Und das geht eben über, ich wiederhole mich, aber Sie sehen, das ist mir wirklich wichtig, über hohe Eigenkapitalquoten von ungefähr 30%. Ja, da dürfen wir noch auf ein anderes Buch hinweisen, was im Augenblick Furore macht und bei den 10 wichtigsten Wirtschaftsbüchern dieses Jahr auch dabei ist, von Martin Helwig und Ahmed Admati oder wie die Frau heißt bei Stanford. Ahmed Admati. Ja, und das jetzt auch in deutscher Übersetzung mittlerweile vorliegt, also The Banker's New Clothes, also der Banker neue Kleider. Das ist ja das Buch, was da für Furore sorgt. Und diese Argumente. Genau, von dort habe ich auch die Idee. Also es ist gar nicht meine Idee, sondern natürlich, das ist die Idee von Martin Helwig und Ahmed Admati. Aber ich finde eben, dass sie beide recht haben. Wenn ich dich mal kurz einschalten darf, sehr interessant ist übrigens auch das Buch von Thomas Fricke, Wie viel Bank braucht der Mensch? Das auch dieses Thema recht gut thematisiert. Genau. Ja, da sind wir ja dann auch bei Professor Polkert, den Bankensektor klein machen und so weiter. Wie schaffen wir denn das? Das geht ja in die gleiche Richtung, Herr Berger. Wie viel Bank brauchen wir eigentlich? Aber ich habe ja jetzt bewusst den Sprung gemacht, als die Krise schon da war. Und das soll ja verhindern, dass es gar keine gibt. Die Frau Herrmann sagt auch noch zwei weitere wichtige Punkte. Einmal müssen die ganzen Derivate und so weiter, wenn sie denn überhaupt noch es sie geben soll, über Börsen laufen, also nicht über OTC, glaube ich, war der zweite Punkt, aber insgesamt waren es drei wichtige Punkte, die Sie da aufgeführt haben. Der dritte ist mir jetzt gar nicht bewusst im Augenblick. Also wenn es nur darum ginge, die Banken irgendwie klein zu kriegen, dann würde es wahrscheinlich schon reichen, das Eigenkapital hochzusetzen und die Derivate über Börsen zu laufen zu lassen. Also das mit den Börsen ist deswegen wichtig, weil man ja über Börsen nur standardisierte Produkte handeln kann, nicht? Das heißt, viele Derivate, die jetzt einfach kreiert werden für alle möglichen obskuren Zwecke, würden damit automatisch in sich zusammenbrechen. Und man hätte nur noch Standardderivate und einige Derivate werden eben gebraucht, beispielsweise dafür, dass Bauern sich gegen Preisschwankungen bei der Ernte absichern können. Oder Derivate sind nur schlecht, aber man braucht sie eigentlich nicht so häufig, wie sie heute eingesetzt werden. Und diese über Börsen würden dann nur noch diese Standardderivate laufen. Also das wäre sozusagen, um die Banken klein zu kriegen, das, was man eigentlich nur machen müsste. Aber es gibt eben aus moralischen Gründen aus meiner Sicht noch ein drittes Feld. Und das ist eben die Rohstoffspekulation. Also vor allen Dingen müsste man unbedingt verhindern, dass mit Nahrungsmitteln spekuliert wird. Das sind auch auf jeden Fall Anträge in unserem Europawahlprogramm, was wir auch fordern. Und hoffentlich werden die dann das notwendige Quorum erreichen. Bevor wir jetzt zur Euro-Krise kommen, wir haben jetzt einen Ritt durch, was Kapitalismus ist. Einige versucht, einige Mythen und einige Rätsel ein bisschen auszuleuchten. Und jetzt zum Schluss waren wir angelangt bei den Krisen, also den im 19. Jahrhundert. Jetzt hatten wir den Sprung gemacht von der 29er-Krise zu der aktuellen. Aber jetzt muss ich nochmal einmal kurz zurück, und zwar zu einer Geschichte, die Sie vorhin schon mal angedeutet haben. Nämlich, da gab es einen Notenbankchef, der 1979 am 6. Oktober, Paul Volcker, dieser große Mann da, der jetzt auch in der Regierungszeit von Obama nochmal eine Rolle gespielt hat, von dem übrigens auch ein toller Spruch ist: die einzige Innovation in der Finanzindustrie in den letzten 25 Jahren wäre der Geldautomat gewesen. Den muss ich dann immer zitieren, Frau Herrmann. Ja, damit hatte Volcker ja sogar recht. Und da ist jetzt wieder was passiert. Wir haben am Anfang mal gesagt, 1760 hat sich das Spielfeld entscheidend verändert, dass auf einmal Schulden, Kredite, wenn sie, also wenn Geld als Kapital sich hat einsetzen lassen, hat es das ganze Spielfeld verändert. Aber auch dort ist eine Spielfeldveränderung vorgenommen worden, die viel zu wenig bisher betrachtet wird. Sie sagen, Sie haben ja die Bücher von Lewis gelesen, Lewis. Ja, und der war damals Investmentbanker, und der hat gesagt, dadurch, dass Paul Volcker den Zins damals über die Geldmengensteuerung, hat ja nicht den Zins festgelegt, sondern über die Geldmengenreduzierung ist der Zins hochgejagt worden, ist das Spielfeld so verändert worden, dass die Investmentbanker die Möglichkeit hatten, zu spekulieren, also Anleihespekulation auf den Zins vornehmen zu können. Und da war noch ein zweiter Effekt, die Sparkassenkrise, die dadurch ausgelöst worden ist, durch diese hohen Zinsen, die waren, weil die ja dann in dieses Debakel der Fristentransformation hineingelaufen sind, also Spareinlagen waren ganz kurz bei ihnen angelegt und ihre Hypothekendarlehen waren sehr langfristig, die waren alle von einem Moment auf den anderen natürlich insolvent. Wenn Sie das nochmal skizzieren, weil ganz wichtig ist zu verstehen, wie konnten wir überhaupt, nachdem zwischen 1945 und 1979 ein relativ stabiles System da war, in so eine neue Situation überhaupt hineinrennen. Und da zum Schluss können wir dann auch noch das Schmankerl bringen. Da gab es zwei Filme, die das besonders symbolisiert haben, nämlich damals 1987 Wall Street und 1990 Pretty Woman. Ja, also ich meine, man muss sich einfach fragen, wie konnte es sein, dass die Wall Street so mächtig wurde, nicht? Das ist ja der Kern letztlich der Finanzkrise von 2007, 2008. Und diese Macht der Wall Street versteht man eben nicht, wenn man nicht bis 1980 zurückkehrt. Also das haben Sie ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, und sich eben anguckt, was in der Sparkassenkrise in den USA passiert ist. Und ohne jetzt in die Tiefen zu gehen, ist es eben so gewesen, dass man, um die Pleite der Sparkassen abzuwenden durch die Hochzinspolitik, die dann Volcker betrieben hat, hat man letztlich die Finanzmärkte dereguliert. Aber nicht nur, dass man jetzt sowas zugelassen hat wie Derivate oder so, sondern der eigentliche Knüller war, und das wird eben wenig gesehen, dass damals zum ersten Mal die Anleihen zum Spekulationsobjekt wurden. Also bis dahin war es so, dass man immer munter mit Aktien spekuliert hatte. Das war ja dann auch der Auslöser für die Krise 1929 gewesen und für den Aktiencrash da. Und diesmal waren es aber nicht mehr die Aktien so sehr, sondern tatsächlich Anleihen. Und zwar gar nicht mal so sehr Staatsanleihen, sondern vor allen Dingen Hypotheken, die man gebündelt hat, verbrieft hat und dann als Wertpapier verkauft hat. Und das heißt, 1980 hatte man schon genau die gleichen Produkte kreiert, also mit kleinen Abstrichen, die dann 2008 wieder die zweite große Finanzkrise ausgelöst haben. Und was eben viel zu wenig weiß, ist, dass auch diese Sparkassenkrise in den 80er Jahren wahnsinnig teuer war und umgerechnet, also heute in heutigen Dollar, ungefähr 350 Milliarden Dollar gekostet hat, die dann beim amerikanischen Steuerzahler hängen blieben. Und das war dann tatsächlich so wie 2008 wieder. Die ganzen Verluste waren beim amerikanischen Steuerzahler aufgelaufen. Aber die Gewinne bei den Wall Street Banken. Und die sind überhaupt erst in diesen 80er Jahren so mächtig geworden. Und Sie haben ja schon diesen einen Film da angesprochen, Wall Street, mit Michael Douglas. Da geht es ja letztlich um Junk Bonds. Und auch Junk Bonds, muss man klarerweise sehen, sind Anleihen. Da geht es nicht mehr um Aktien, es geht um Anleihen. Nicht? Das sind dann Ramschanleihen, mit denen man die Fusion von Firmen auf Kredit finanziert, dann diese Firmen ausschlachtet und hinterher sind die Anleihen alle Schrott, aber man selber als Investmentbanker hat einen riesen Gewinn gemacht. Und das war dann natürlich das Ende der Sparkassen. Die hatten dann zum Teil auch diese vielen Junk Bonds gekauft. Aber wie gesagt, die Wall Street war hinterher sehr mächtig und dieses ganze Raubrittertum, das auch eben neu war, dass man eben mit Junk Bonds dann die Übernahme von feindliche Übernahme von Firmen finanziert hat. Das sieht man dann ja auch bei Pretty Woman, nicht? Wer das den Film kennt, da ist es ja so, dass Richard Gere eben ein Investmentbanker ist und dank der Liebe zu der Prostituierten, die durch Julia Roberts dann verkörpert wird, sieht er dann doch davon ab, ein kleines, nettes Familienunternehmen zu zerstören. Ja, ich habe damals studiert, Frau Herrmann, BWL an der Uni Mannheim. Bin dann später gewechselt an die Fachhochschule nach Worms und ich habe das damals irgendwie auch alles gespürt, was da passiert ist, ohne es natürlich richtig einordnen zu können, aber das ist genau damals passiert. Und da gab es ja noch eine ganz besondere Sache, was wirklich eine Innovation war, war ja dieser Mann, dieser Investmentbanker, dessen Namen ich jetzt auch nicht auswendig weiß, aber Sie werden mir bestimmt gleich helfen, der diesen Effekt beschrieben hat, wenn man also diese Anleiherendite auf gute Top-Unternehmen stehen ja in keinem Verhältnis dieser Rendite zu dem Risiko. Das Risiko ist relativ gering, aber auch die, man kann da eigentlich nur verlieren, dass diese Top-Bonität dieses Unternehmens sich verschlechtert. Verbessern kann sie sich kaum noch. Viel interessanter sind ja diese weniger guten Unternehmen und das war wirklich eine Innovation. Ja, der Name, also der Investmentbanker, der diese bahnbrechende Idee hatte, war Michael Milken, der auch heute noch lebt, auch heute noch Milliardär ist, obwohl er zwischenzeitlich dann auch mal ein Betrugsverfahren an den Hacken hatte und Strafzahlungen an die Aufsichtsbehörde in den USA leisten musste. Und in der Tat, er hat als erster erkannt, was richtig ist, dass eben das Risiko falsch bepreist wird und dass die Top-Bonitätsfirmen eigentlich viel riskanter sind, als man denkt und umgekehrt die Schrottfirmen oft gar nicht so riskant sind, wie man denkt, weil das hatte er sich dann ja auch noch hatte er auch noch erkannt, dass man also wenn eine Firma insolvent ist und man dann sozusagen die Reste verkauft, sie oft dann auch mehr abwirft, als der Kredit eigentlich wert war und man da auch noch einen schönen Profit macht. Und das ist ja oft so, das ist ja auch ein bisschen das Problem auf den Finanzmärkten, das sieht man ja auch bei den Derivaten, dass eigentlich sinnvolle Instrumente also dann völlig pervertiert werden und benutzt werden, um auf Kredit zu spekulieren. Und das war eben auch genau das Problem bei den Junkbonds. Der Junkbond an sich war noch nicht das Problem, sondern das Problem war dann, dass da alle eingestiegen sind mit großen Krediten und dann Firmenübernahmen finanziert wurden, die völlig sinnlos sind. Und am Ende war das Problem natürlich auch, als jeder begriffen hatte, wie genial die Idee von Michael Milken ist, wollte natürlich jeder Junkbonds haben. Und dann ging natürlich ziemlich bald das Angebot an Junkbonds aus, kann man sich ja vorstellen. Dann wurden also künstlich Junkbonds kreiert, indem man dann einstige Top-Unternehmen feindlich übernommen hat, mit Krediten beladen hat, dann war natürlich aus einem Top-Unternehmen relativ schnell ein Junkbond geworden, nicht? Und so weiter. Also es war der völlige Wahnsinn. Wir hatten letztes Mal auch Patrick Bernau hier von der FAZ und auch Mark Dietli hat den Autor Rajan mit seinem Buch als einem der interessantesten Bücher zu dieser Finanzkrise bezeichnet. Da geht es ja um einen anderen Teilaspekt noch, ob die Politik, nämlich dadurch, dass sie diese Kreditvergabe auch noch, sage ich mal, erleichtert hätte, eine Mitschuld trägt. Oder da geht's immer so, bei der Schuldfrage sind es mehr die Banken gewesen oder hat die Politik eine wesentliche Schuld noch und welchen Schuld hat die Zentralbank? Also in diesem Dreieck bewegt sich das immer. Sie kennen wahrscheinlich das Buch von Rajan. Also ich würde sagen, das und das ist ja auch die Meinung von Rajan, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Also ich muss zugeben, ich kenne nicht sein Buch, sondern ich kenne nur die Rede, die er gehalten hat 2005 in Jackson Hole. Das ist der Ort, wo dann in Wyoming, wo sich immer die Zentralbanker treffen und wo er schon 2005 gesagt hat, dass es zu einer Finanzkrise kommen wird. Und da ist also völlig klar, dass aus seiner Sicht die Fed, das heißt Alan Greenspan, komplett versagt hat. Und zwar hat die FED, das muss man sich ja auch klar machen, eigentlich zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist natürlich die Zinsen zu festzusetzen und die zweite Aufgabe ist ja die Aufsicht über die Wall Street. Und diese Aufsicht hat nicht stattgefunden. Und zwar gar nicht. Und man hätte also natürlich diese Spekulationen mit den Ramschhypotheken hätte man seitens der FED unterbinden können. Und jetzt ist natürlich die Frage, die ist eine interessante Frage, die Sie stellen. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Zinsen, Zinspolitik und Spekulation? Also, und das ist komplizierter, als man so denkt. Also, was ein Teil der Wahrheit ist, dass nach der Aktiencrash 2001, da ist ja die sogenannte Dotcom-Blase geplatzt, hat man in den USA die Zinsen auf praktisch null gesenkt, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Dieses billige Geld, zum Teil waren dann die Zinsen negativ, nicht? Also man muss sich das vorstellen, die Zinsen waren ganz niedrig und die Inflation war höher. Ergebnis ist, faktisch hat man reale Negativzinsen. Haben natürlich dann die Banken und auch die Hausbesitzer und Kreditnehmer genutzt, um irgendwie Kredite aufzunehmen oder zu vergeben und Häuser zu kaufen. Nicht? Die Hauspreise sind extrem gestiegen. Die Verschuldung in den USA hat sich innerhalb von 6 Jahren verdoppelt. Einfach Wahnsinn. So, das war natürlich an sich schon mal eine Riesenblase. Aber das wäre wahrscheinlich auch noch alles gut gegangen, wenn man nicht auf diese Blase mit normalen Kreditnehmern, also das waren alles Leute, die an sich ein Einkommen hatten und an sich sich ein Haus leisten konnten und so weiter, wenn man auf diese Blase nicht auch noch obendrauf die sogenannten Subprime-Kredite gesetzt hätten und das gesetzt. Und das sind ja bekanntlich Kredite gewesen an Leute, die weder ein Einkommen noch ein Vermögen hatten. Und diese Kredite waren natürlich nur möglich, solange der Häusermarkt expandierte und die Hauspreise gestiegen sind. Denn Leute, die kein Einkommen haben und kein Vermögen haben, können natürlicherweise ihren Kredit ja nur zurückzahlen, wenn unterwegs der Wert des Hauses steigt. Und in dem Moment, wo die Häuserpreise aber nicht mehr stiegen, kollabierte das natürlich alles komplett. Also es war auch erstaunlich, wie schnell die Finanzkrise ausgebrochen ist. Nicht? Also die Häuserpreise fingen an, im Herbst 2006 zu stagnieren. Die sind auch nicht mehr gefallen, die sind nur stagniert. Und 2007 im Februar sind schon die ersten Fonds zusammengebrochen. Also daran sieht man mal, was das für ein Wahnsinn war. Sie sagen aber, dass diese Blase noch nicht geplatzt wäre, sondern dass da nur ein bisschen Luft herausgegangen wäre. Und Sie führen nicht zuletzt diese aggressiven Nahrungsmittel- und Rohstoffspekulationen der Banken darauf zurück, wie angespannt deren Situation sein muss, dass die jedes Geschäftsfeld trotz moralischen Widerstandes aus der Gesamtbevölkerung immer noch besetzt halten. Also es ist die Blase nicht abgebaut nach Ihrem Verständnis, oder? Nee, also der weltweite Verschuldungsgrad hat sich ja nicht verändert. Ne? Also es ist so, die Superblase, die der Investmentbanker George Soros eben mal diagnostiziert hat und die sich seit 1980, also seit der Deregulierung der Finanzmärkte auch langsam aufpumpt, die ist immer noch zum Zerreißen gespannt. Das können Sie ja auch zum Beispiel sehen, wenn Sie die Vermögensstatistiken der Bundesbank sich angucken. Nicht? Angeblich haben die Deutschen im Augenblick 10 Billionen Euro Vermögen. Einziges Problem, dieses Vermögen wirft keine Erträge mehr ab. Nicht? Also man muss ja nur gucken, wie niedrig sich sozusagen Kredite verzinsen. Also wenn man auf dem Sparbuch sein Geld hat, dann ist man ja traurig, weil man Zinsen kriegt, die weit unter der Inflationsrate liegen. Die Lebensversicherungen haben Probleme, noch ihr Geld anzulegen. Die Aktien schießen nach oben, aber die Dividenden schießen nicht nach oben. Das heißt, überall hat man sozusagen das Phänomen, dass ganz viel Vermögen da ist und praktisch keine Rendite. Und das ist ein ganz sicheres Zeichen, dass dieses Vermögen zu großen Teilen fiktiv ist. Also mal unabhängig jetzt von der Euro-Krise, immer noch eine weltweite Situation, die höchst angespannt ist nach Ihrer Einschätzung. Ja, das kann man ja sehen. Also ich meine, das war ja jetzt nur die jüngste Wendung. Nicht? Alle werden sich noch daran erinnern, dass der Notenbankchef Fed Bernanke gesagt hat, langfristig würde er die Zinsen in den USA wieder anheben. Nicht? Also bekanntlich sind die ja im Augenblick bei knapp über 0%. Und gleichzeitig, also das sind die kurzfristigen Zinsen, und gleichzeitig wird ja langfristig der Zins gedrückt, indem die Fed pro Monat 85 Milliarden Dollar investiert, um amerikanische Staatsanleihen aufzukaufen. Das heißt, sozusagen die gesamte Zinskurve wird komplett flach gehalten. So, dann hat Bernanke gesagt, okay, das Aufkaufprogramm der Staatsanleihen wird demnächst oder bald oder irgendwann gestoppt. Und schon war weltweite Panik, nicht? Und die, was ist passiert? Die Investoren aus dem Westen haben ihr Geld aus den Schwellenländern wieder abgezogen. So, also standen die Schwellenländer kurz vorm Kollaps. Dann hat natürlich Bernanke gesehen, dass jetzt also die nächste weltweite Finanzkrise droht, gesagt, okay, also er würde die Zinsen in den USA stabil halten. So, jetzt ist auch die Lage in den Schwellenländern wieder stabilisiert. Aber man sieht daran, schon allein, dass irgendwie eine vage Äußerung von Bernanke reicht, um alle Schwellenländer in schwere Probleme zu bringen. Also nicht in, das war nicht ein leichtes Hüsteln, das waren wirklich besorgniserregende Tendenzen auf den Devisenmärkten. Sieht man ja, wie fragil die gesamte Finanzwelt ist. Jens, hast du noch die eine oder andere Frage, bevor wir zur Eurokrise gehen? Weil es ist, und wir könnten auch gerne mal zwei, drei Fragen aus dem Publikum zulassen, die sich bestimmt aufgestaut haben. Also gerne ans Saalmikrofon jetzt kommen. Aber erste Frage recht nochmal an dich, Jens. Ich lasse dem Publikum gerne den Vortritt. Danke. Dann Piratos als Erster. Piratus? Hört man mich jetzt? Ja. Ah, wunderbar. Ja, erstmal herzlichen Dank für diese interessanten Worte. Es ist echt ganz spannend. Ich hätte eine Frage noch zu der Idee mit der Eigenkapitalquote. Wir hatten das Thema auch mal bei uns hier in der AG Geldordnung diskutiert und haben festgestellt, dass wenn man jetzt 30% verlangen würde an Eigenkapitalquote, dass das doch auch auf die frei verfügbare Geldmenge einen Einfluss haben müsste. Das heißt, im Endeffekt doch 30% der geschöpften Gelder müssten in den Banken bleiben. Sehen Sie da nicht eine Gefahr auch für die Wirtschaft? Soll ich gleich antworten? Ja. Super. Ich muss Sie jetzt mal fragen, wie viel Sie über Bankbilanzen wissen. Sind Sie damit vertraut? So ungefähr, ja. Also das Eigenkapital kann auch ausgeliehen werden. Das ist ja gar kein Problem. Das ist nicht das gleiche wie eine Mindestreserve. Also eine Mindestreserve ist ja das, was man als Bank bei der Zentralbank vorhalten muss und nicht weiterverleihen darf. Aber das Eigenkapital kann man ganz normal als Kredit vergeben. Das verstehe ich nicht. Wenn man den als Kredit ausgeben müsste, wären doch wieder eine Erhöhung der Eigenkapital nötig. Wo kommt dieses Geld her? Ja, das stimmt. Also Sie haben recht. Wenn man jetzt da immer munter anfängt, Kredite zu vergeben, dann müsste man auch das Eigenkapital erhöhen. Das wäre aber wahrscheinlich kein Problem, weil bisher ist es ja so, dass große Teile der Gewinne, die Banken machen, gehen ja als Boni an die Investmentbanker raus, nicht? Also natürlich wäre der Effekt der höheren Eigenkapitalquote, dass die Boni für die Investmentbanker radikal zusammengestrichen würden. Das wäre aber durchaus erwünscht. Also um das Problem mal so klar zu machen, es gibt ja keine offiziellen Zahlen, aber es ist wahrscheinlich so, dass die Deutsche Bank zu 20% ihren eigenen Investmentbankern gehört, weil die Investmentbanker werden ja dann auch mit Aktien und so weiter bezahlt und das ist und dann werden diese Aktien aber irgendwann auch wieder verkauft, also es ist nur vorübergehend, dass die dann immer so viel Macht haben, aber das zeigt ungefähr, dass riesige Teile des Gewinnes einer Bank gar nicht an die Aktionäre gehen, sondern an die Investmentbanker. Und um nur jetzt die Eigenkapitalquote aufzustocken, wäre das nicht mehr möglich. Dann müsste man die realen Gewinne nämlich in die Eigenkapitalquote stecken und könnte das nicht mehr an die Banker ausschütten. Ja, das beschreiben Sie auch sehr gut in Ihrem Buch, dass dann auf einmal zwischen den neuen Anteilseignern und denjenigen, die diese Bonis erhalten, dann auf jeden Fall ein Verteilungswettbewerb praktisch entstehen würde. Ja, genau. Die Banker wissen ganz genau, dass eine hohe Eigenkapitalquote das Ende der Boni wären. Und genau deswegen kämpfen sie auch so rabiat gegen eine höhere Eigenkapitalquote. So, jetzt als Nächstes FJ aus vom Squad in Berlin, also aus Ihrer Stadt, Freiermann. Ja, hallo. Guten Tag. Also erstmal vielen Dank für den klasse, ja, nicht Vortrag, also die Diskussion zwischen euch, Matthias und Frau Herrmann. Habe ich mit äußerster Spannung verfolgt, fand ich extrem interessant. Und ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, des Vergleichs jetzt 1929 und der Eurokrise. Oder vielleicht generell mal die Perspektiven, die wir haben, die hoffentlich von 1929 abweichen. Es ist ja dieses Schlagwort mit einer anderen Art von Bankenrun gefallen, Interbankenrun, statt dass die Leute selber so stark auf der Straße betroffen sind. Ich glaube, sehr fundamental ist ja vor allem das, was Frau Herrmann, was Sie gesagt haben eingangs, dass das, was wir wirklich haben, ist ja nicht das Vermögen, das ist die Wirtschaftsleistung. Und Europa hat ja nachhaltig eine hohe Wirtschaftsleistung. Jetzt sehen wir, wie die Austeritätspolitik die Wirtschaftsleistung in manchen Regionen eher senkt, also beispielsweise in Griechenland. Und mal synonym für Griechenland als Spanien, als, sag ich mal, jetzt Staaten, die alle betroffen sein könnten noch, wie weit ist die Krise fortgeschritten und was erreichen wir, wenn wir jetzt sanieren? Könnten wir jetzt sagen, wir erhöhen die Reallöhne in Deutschland, wir führen eine Umverteilung herbei, wir müssen natürlich auch verhindern, dass Griechenland, sag ich mal, einen nachhaltig höheren Kapitalbedarf hat als seine Wirtschaftsleistung. Also wo müssten wir genau hingehen? Wie verlassen wir genau diese Austeritätspolitik? Können wir zum Beispiel was tun, was den Menschen auch in Griechenland hilft, sag ich mal, ihre eigene Situation zu verbessern, ohne dass die schwarzen Löcher nicht gestopft werden, die ja anscheinend existieren? Ja, das ist ja eine sehr komplexe Frage. Ich fange jetzt mal vielleicht bei 1929 nochmal kurz an, nur ganz kurz. Das wahrscheinlich wichtigste Erbe von 1929 ist natürlich die Erkenntnis, dass Geldpolitik alleine nicht reicht. Also es reicht nicht, dass nur die Zentralbank agiert, Zinsen senkt und Geld in den Markt pumpt, sondern es muss auch eine Fiskalpolitik geben, das heißt eine Nachfragepolitik des Staates. Nicht? Das sind ja jetzt die Konjunkturprogramme und so weiter. Und diese Erkenntnis ist ja verbunden mit dem Namen Keynes. Und es ist einfach sehr bedauerlich, dass immer noch von vielen Leuten in Deutschland geglaubt wird, dass Keynes nicht aktuell sei. So, jetzt zur Eurokrise. Das Problem an der Eurokrise ist natürlich, dass sie nur in Teilen überhaupt vergleichbar ist mit irgendeiner Krise, die wir jemals vorher hatten. Und das liegt natürlich daran, dass es in der Weltgeschichte noch niemals vorgekommen ist, dass 17 unabhängige Staaten sich in eine Währungsunion zusammengeschlossen haben. Und das führt zu völlig neuen Phänomenen, die auch zu völlig neuen Krisenphänomenen führen. Also das, ich kann das gar nicht alles ausführen, dann müsste ich hier jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand will, aber faktisch ist es so, dass wir bei der Eurokrise nicht eine Krise haben, sondern vier verschiedene Krisen. So, und Sie hatten ja jetzt sozusagen das Thema Lohndumping in Deutschland eigentlich angesprochen. Also ist es ein Problem, dass die Deutschen mit ihrer Agenda 2010, Hartz IV ohne Mindestlohn, Leiharbeit ohne Mindestlohn, Minijobs ohne Mindestlohn, also gezielt die Reallöhne gesenkt haben. Und da kann man nur sagen, ja, das ist ein Problem. Das ist eine der wesentlichen Krisen, die die Eurokrise gerade ausmacht. Denn natürlich haben die Deutschen auf diese Weise in der Währungsunion abgewertet. Oder anders gesagt, hätten die Deutschen die Hartz-Gesetze 1990 eingeführt, hätte das überhaupt nichts gebracht, dann hätte das Lohndumping nur dazu geführt, dass die D-Mark aufgewertet wäre und der Preisvorteil wäre wieder weg gewesen, den man sich mit dem Lohndumping erschlichen hätte. Also Lohndumping geht erst in der Eurozone, deswegen hat es auch erst nach 2000 stattgefunden. Und es führt natürlich jetzt dazu, dass Deutschland alle anderen Euro-Länder an die Wand konkurriert. Und das Problem der Euro-Krise langfristig gesehen wird nicht Griechenland sein, auch nicht Portugal. Das sind ja bekanntlich außerordentlich kleine Staaten am Rande des Geschehens. Sondern das Problem wird sein, dass Deutschland die großen anderen Länder, also vor allen Dingen Frankreich und Italien, aus dem Euro rauskonkurriert durch das Lohndumping. Und Deutschland wird seine Lohnpolitik schnell ändern müssen, sonst ist der Euro, um das mal platt zu sagen, am Arsch. FJ, danke. Du hast mir ein bisschen vorgegriffen, weil ich wollte diese vier Krisen, die ineinander greifen, wo die Ulrike Herrmann im Augenblick ja die eine Teilaspekt erläutert hat, doch nochmal vertiefen anschließen. Aber jetzt erst nochmal die zwei anderen Fragenden. Erst Stimmbürger und dann Robert Arnold. Hallo, Stimmbürger von der Bananenrepublik. Zur Eigenkapitalerhöhung von Kreditinstituten. Warum wird denn immer der Erinnerungswert von einem Euro bzw. die stille Reserven bei diesen Diskussionen in Talkshows und so weiter unter den Tisch gekehrt? Sie meinen, die stillen Reserven würden nicht angemessen berücksichtigt? Ja, zum Beispiel, die könnten wir auch, die Vermögen könnten wir auch veräußern. Zum Beispiel, wenn eine Bank 1 Milliarde braucht, kann sie ja die Immobilien theoretisch verkaufen. Ja, also es stimmt, aber das ist richtig. Allerdings ist ja das Problem, dass gerade in Krisen, das hatten wir ja vorhin schon beim Thema 1929 und wie dann eine ganze Wirtschaft kollabieren konnte, nur weil die Aktien in den Keller gingen. Das Problem ist ja, in jeder Krise ist dann das Vermögen plötzlich weniger wert als vorher. Das heißt, es ist an sich sehr gut und eine absolute Sicherheitsmaßnahme, dass in Deutschland die Vermögenswerte nicht einfach so zum Marktwert bilanziert werden dürfen. Das war ja das Problem in den USA. Also vor der Finanzkrise haben die alle immer munter ihre Vermögenswerte in der Bilanz zum Marktwert bilanziert, ne? Haben auf diese Weise die, also das wird jetzt ein bisschen technisch, aber haben auf diese Weise die Bilanz aufgepumpt, dann sah auch das Eigenkapital besser aus. Nur das Problem war dann am Ende, dass diese Vermögenswerte in der Krise dann eben rucki-zucki ihren Wert verloren hatten. Das heißt, es ist ganz unbedingt nötig, dass Banken stille Reserven haben und dann muss man trotzdem noch eine Eigenkapitalquote von 30% verlangen. Allerdings, es gibt, aber das steht in meinem Buch in der Fußnote, es gibt sozusagen einige Probleme, wenn es dann um die konkrete Berechnung der Eigenkapitalquote geht. Aber das würde ich jetzt hier gerne im Radio nicht weiter ausführen. Und ich glaube, dann brauchen wir auch noch mal eine halbe Stunde. Danke. Der nächste Fragende, Robert Arnold. Ja, ich wollte fragen, also Sie haben dargestellt, dass also die Reallohnsenkung, die es in Deutschland seit den Hartz-IV-Gesetzen gegeben hat, zu einem Ungleichgewicht in der Eurozone geführt hat. Dazu will ich mal fragen, diese Absenkung des Reallohns, das war ja in Deutschland weitgehend Konsens, da haben ja auch die Gewerkschaften mitgemacht, einfach weil die Arbeitslosigkeit so hoch ging oder so hoch lag. Jetzt ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland massiv gesunken. Wäre sie die Arbeitslosigkeit auch so stark gesunken, Ihrer Einschätzung nach, wenn die Reallohne im Gleichtag, sage ich mal, mit dem EU-Ausland gestiegen wären? Das ist also meine eine Frage. Und die andere Frage, was wollte ich denn noch? Also zielte im Prinzip in die gleiche Richtung, aber fällt mir gerade nicht ein. Lass eine kurze Pause und lass erstmal die erste beantworten. Alles klar. Ihre Frage ist wirklich sehr interessant. Also ich habe vor der Eurokrise oder vor der Finanzkrise habe ich vor allen Dingen Arbeitsmarkt gemacht. Das heißt, ich habe in der Tat auch diese Hartz-IV-Gesetze alle begleitet. Und was mich immer fasziniert hat, ist, es gab ja tatsächlich dann im Februar 2005 plötzlich diese magische Grenze von 5 Millionen Arbeitslosen und alle waren immer ganz schockiert, was, 5 Millionen Arbeitslose? Aber es hatte sich faktisch gegenüber den Vorjahren gar nichts getan. Es waren genau die gleiche Zahl von faktischen Arbeitslosen, nur man hatte beschlossen, große Teile der Sozialhilfeempfänger plötzlich als arbeitslos zu zählen. Das heißt, in der Realität ist es bis heute für mich ein totales Phänomen. Also in der Realität hatte sich nichts getan, aber dadurch, dass man eben plötzlich die Arbeitslosigkeit anders definiert hat oder Erwerbsfähigkeit, nicht, das war ja dann plötzlich so, jeder, der 15 Stunden in der Woche arbeiten kann, gilt als arbeitslos. Allein durch diese neue Definition hatte man plötzlich 5 Millionen Arbeitslose. Bei den Deutschen ist es tatsächlich so angekommen, huch, jetzt haben wir ja plötzlich ganz viele Arbeitslose. Dann hat man natürlich gemerkt als Regierung, was für ein Müll das war, dass man so viele Arbeitslose da plötzlich in der Statistik hatte. Und seither hat die Regierung alles getan, viele dieser scheinbaren Arbeitslosen wieder aus der Statistik zu entsorgen. Nicht? Also es gibt, das ist ja bekannt, die Hälfte aller Hartz-IV-Empfänger, und Hartz-IV-Empfänger sind ja bekanntlich definiert als Leute, die erwerbsfähig sind, zielen nicht als arbeitslos, weil sonst was ist, weil sie irgendjemanden pflegen müssen, weil sie krank sind, weil sie in Trainingsmaßnahmen sind, weil sie sonst ausgesteuert sind und so weiter. Das heißt, man hat also die Statistik zum Teil wieder bereinigt, was zum Teil erklärt, warum die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Der zweite Effekt, da muss man aber jetzt sich wirklich fragen, ob das eine gute Idee ist. Man hat die Produktivität in Deutschland gesenkt. Also man hat einfach sozusagen dadurch, dass die Löhne, die alte Gesetzmäßigkeit des Kapitalismus wurde jetzt nur umgedreht. Also wir haben ja vorhin, um das mal noch kurz zu sagen, was ja so in England hat der Kapitalismus eingesetzt, die Technisierung der Textilindustrie, weil die Löhne so hoch waren. Also hohe Löhne treiben den Kapitalismus voran. Jetzt hat man in Deutschland gesagt, okay, wir senken die Löhne. Das hatte dann den Effekt natürlich, dass plötzlich wieder Jobs rentabel wurden, die früher nicht rentabel waren. Das heißt, dieser ganze Niedriglohnsektor ist auch wahnsinnig unproduktiv in großen Teilen. auf diese Weise werden Leute beschäftigt. Aber das ist eben die Frage, ob das an sich eine gute Idee ist, also ob man Arbeit als Arbeit zum obersten Ziel einer Gesellschaft machen sollte oder ob es nicht besser wäre, man würde den Wohlstand einer Gesellschaft zum obersten Ziel machen. Und da sieht man nämlich, dass dieses Lohndumping verheerende Konsequenzen hat in Deutschland, nicht? Also es wurde ausgerechnet vom DIW, dass die Investitionslücke in Deutschland inzwischen 70 Milliarden Euro pro Jahr ist. Also, und die Investitionen von heute sind der Wohlstand für morgen. Also es ist genau zu erkennen, weil die Löhne hier sinken, lohnt es sich nicht mehr zu investieren scheinbar und man verzichtet auf den Wohlstand von morgen. Dann hatten Sie noch die Frage, ja, wenn wir jetzt, auch eine sehr gute Frage, ja, wenn wir jetzt die Löhne immer angehoben hätten, hätten wir dann genauso viele Arbeitslose wie heute oder weniger oder mehr. Ich würde sagen, wenn die Löhne in Deutschland gestiegen wären, wäre ja der Binnenmarkt, die Binnennachfrage gestiegen, dann hätten wir weniger Arbeitslose hier heute als jetzt. Übrigens noch ein letzter Effekt, warum die Arbeitslosigkeit sinkt in Deutschland. Das ist einfach so, dass inzwischen ungefähr 200.000 Menschen pro Jahr den Arbeitsmarkt verlassen. Einfach dadurch, dass viele in Rente gehen, nicht die Babyboomer gehen in Rente und es ist ja, das weiß man ja, niemand mehr nachgewachsen. Es gibt kaum noch Jugendliche, deswegen ist es ja jetzt auch ein Problem, die Lehrstellen zu besetzen. Das heißt, man darf auch diesen statistischen Effekt nicht vergessen, dass wir mitten in einem totalen demografischen Wandel sind. Also wie gesagt, ich glaube, es hätte der Arbeitslosigkeit in Deutschland gut getan, wenn man den Binnenmarkt gestärkt hätte. Ich wollte noch mal ganz kurz einhaken. So als Beispiel dafür kann man auch die Schweiz nehmen, die ja nun weiß Gott kein Billiglohnland sind, sondern im Gegenteil ein Hochlohnland sind und eine Arbeitslosenquote haben, die vergleichbar ist mit der in Baden-Württemberg oder der in Bayern, also weit unter der deutschen Arbeitslosenquote liegt. Ja, gutes Beispiel. Dann würde ich jetzt gerne meine zweite Frage anschließen, die mir wieder eingefallen ist. Darf ich? Okay, ja, klar. Okay. Und zwar, ob nicht der Lohn in Deutschland vergleichsweise hoch gewesen ist, also im Vergleich zu den anderen EU-Ländern, sodass eine Angleichung des Lohnniveaus dadurch, dass Deutschland eine Reallohnsenkung vorgenommen hat, im Durchschnitt zumindest, nicht eine Angleichung des Lohnniveaus EU-weit sozusagen dazu geführt hat. Dann würde ich jetzt gerne noch, also falls ich darf, noch fragen, Sie haben jetzt von einer Investitionslücke von 70 Milliarden Euro in Deutschland gesprochen. Können Sie sagen, worauf sich diese Investitionslücke bezieht? Denn ich habe eigentlich im Moment, das mag vielleicht subjektiv sein, den Eindruck, im Moment sucht sich das Geld in Deutschland nur, wo sie irgendwo investieren kann, zumindest so investieren kann, dass sie, dass die erwartete Rendite nicht unter Null ist. Das sind auch wieder wirklich sehr interessante Fragen. Also nochmal als erstes zu dieser Idee mit den hohen Löhnen. Das stimmt, die Löhne in Deutschland sind sehr hoch. Im Vergleich, also wenn man jetzt sehr polemisch sein wollte, könnte man sagen, sie sind hoch im Vergleich zu Bangladesch. Nicht? Da verdienen die Leute bekanntlich gar nichts. Sie sind natürlich auch hoch im Vergleich zu Griechenland. Nur das ist kein Problem, sondern muss sogar so sein. Denn Deutschland ist auch wahnsinnig produktiv. Und der Witz ist im Kapitalismus, dass die Löhne immer zur Höhe der Produktivität passen müssen. Ich meine, sonst bleiben nämlich die Produzenten von Waren auf ihren Produkten sitzen. Das ist ja genau das Problem gewesen, das wir schon 1929 besprochen hatten an der Weltwirtschaftskrise. Nicht? Die Firmen in den USA waren wahnsinnig produktiv, aber die Löhne stiegen nicht. Prompt hatten sie das Problem, ihre Waren abzusetzen. Und genau das gleiche Problem haben wir ja auch in Deutschland. Wir haben eine wahnsinnig produktive Wirtschaft, aber es fehlt hier sozusagen intern an Nachfrage, weil die Löhne nicht mitziehen, sodass wir riesige Überschüsse produzieren, wirklich riesige, die dann dazu genutzt werden, und zwar zwangsweise, die Finanzkrisen in anderen Ländern zu finanzieren, sodass ein großer Teil dieser Exportüberschüsse wieder weg ist. Also, und das ist tatsächlich dramatisch. Also zwischen 2006 und 2012 haben die deutschen Anleger im Ausland 600 Milliarden Euro verloren. Das war ein Drittel aller Exportüberschüsse, die sie bis dahin angehäuft hatten. Das heißt, man sieht, es ist wirklich ein Problem, wenn die Löhne nicht zu Produktivität passen und wenn die Produktivität hoch ist in einem Land wie in Deutschland, müssen auch die Löhne hoch sein. So, jetzt haben Sie dann nach der Investitionslücke gefragt. Dass die IW zählt nur als Investition, was tatsächlich irgendwie dazu dient, die den Ausstoß von Waren und Dienstleistungen zu erhöhen. Also wenn man in Maschinen investiert, wenn man in Forschung investiert, wenn man in Bildung investiert, das sind bei denen Investitionen. Was keine Investition ist, obwohl das natürlich viele Leute synonym verbrauchen, gebrauchen, ist, wenn ich Aktien kaufe. Also viele Leute denken ja, ich kaufe eine Aktie und dann habe ich investiert. Nein, dadurch, dass ich eine Aktie kaufe, ist noch kein einziger Euro in die Produktion geflossen, sondern es ist reine Spekulation. So, und das Gleiche gilt in gewisser Weise auch für den Immobilienmarkt. Also wenn man jetzt da anfängt, die Immobilienpreise nach oben zu treiben, was ja in Deutschland jetzt neuerdings auch passiert, dann heißt das nicht unbedingt, dass deswegen mehr gebaut wird. Nicht? Also man zählt sozusagen nur die realen Bauinvestitionen, aber nicht das, was die Leute so ausgeben, um Wohnungen zu kaufen, die immer teurer werden. Danke. Übrigens, der Fragende ist bei uns Referent in der Landtagsfraktion, Frau Herrmann, und deswegen kommen dann auch gute Fragen dann da. Ja, aber das stimmt. Die nennen die Fragen. Ich hoffe jetzt, dass er das Gefühl hat, ich fand seine Fragen uninteressant. Nee, ich finde die super. Ja, das habe ich ja gemerkt. Sie sind ja sehr dezidiert auch eingestiegen. Ich kann jetzt aber zwischenzeitlich nur noch maximal zwei dran nehmen. Die anderen bitte warten anschließend, weil wir müssen noch die Euro-Krise machen. Nächster ist Flo. Ja, danke. Ich wollte auch fast darauf auf die Euro-Krise abheben. Und zwar geht meine Frage in die Richtung der Euro-Bonds, der sogenannten. Können Sie da eine Einschätzung geben? Danke. Also die Euro-Bonds sind eine super Idee. haben aber politisch keine Chance. Also warum wären Eurobonds eine super Idee? Weil man dann automatisch die Spekulation gegen den Euro für alle mal beenden würde und man hätte sozusagen in der Eurozone genau die gleiche schöne Situation, die die Amerikaner haben. Also es ist ja auch nicht möglich, gegen den US-Dollar zu spekulieren in einer substanziellen Form, weil der Markt für US-Staatsanleihen einfach zu groß ist. Und den gleichen Effekt hätte man, wenn man einen Eurobond hätte, riesen Markt, 7 Billionen Euro, kann jeder Spekulant einpacken. Und vor allen Dingen wäre es eben nicht mehr so, dass die Spekulanten oder auch Anleger zwischen den einzelnen Euro-Ländern hin und her springen könnten. Jetzt ist das ja einfach so, sie können Staatsanleihen aus Italien abstoßen und deutsche Staatsanleihen kaufen. Und der Witz ist, sie haben niemals ein Kursrisiko. Sie behalten immer Euros. Ne? Und das ist einfach tödlich, dieses Hin- und Hergespringe zwischen den Euro-Ländern. Da kann man dann eben für einzelne Euro-Länder die Zinsen in extreme Höhen treiben. Und das wäre mit dem Euro-Bond natürlich vorbei. Deutschland hätte keinen Nachteil, denn die Zinsen für so einen Eurobond würden sehr niedrig liegen, eben weil es ein Riesenmarkt ist und weil die Anleger Eurobonds kaufen müssten, denn sie können ihr Geld ja nicht auf dem Mars anlegen. Nicht? Also, und man kann sozusagen so einen Riesenmarkt wie Eurobonds oder US-Staatsanleihen kann man nicht ignorieren. Aber das Problem ist eben, dass die Deutschen das nicht glauben. Deswegen ist der Eurobond momentan tot. Und was man eben sehen kann, ist, dass in der Abwesenheit des Eurobonds eben die EZB ständig Feuerwehr spielen muss und dann eben sozusagen gezielt Staatsanleihen einzelner Länder auf, beziehungsweise im Augenblick kauft sie ja nicht, aber sie hat es angekündigt, bei im Notfall zu tun. Und was aber der Nachteil ist, also Sie sehen schon, ich komme jetzt auch schon wieder in Rage, das Problem ist natürlich, dass die Zinsen im Euroraum unterschiedlich sind. Also in Italien sind die Zinsen höher als in Deutschland, weil Italien irgendwie als unsicher gilt. Und das ist nicht nur ein Problem für den Staatshaushalt in Italien, sondern was selten gesehen wird, aber mindestens ein genauso großes Problem ist, auch die Unternehmen in Italien müssen höhere Zinsen zahlen, weil sie in Italien sind, als deutsche Unternehmen in Deutschland. So, und das kann sein, dass Firmen gleich gut sind, gleich profitabel sind, alles gleich, und trotzdem muss die italienische Firma mehr Zinsen zahlen. Und das führt natürlich zu einer Wettbewerbsverzerrung, die wirklich problematisch ist. Also wenn das auf Jahre so weitergeht, nicht, dann sind die italienischen Firmen schon deswegen pleite, weil sie höhere Finanzkosten haben als die deutschen. Danke. Ich weiß es nicht, Faria oder Schuliem. Ich nehme erstmal Schuliem. Ich weiß nicht, wer jetzt von euch wirklich Erster war. Ich hatte mich auch an WM eingetragen, vor Schuliem. Bestimmt nicht, Tessa. Über den Mikrofon siehst du die Reihenfolge, so wie die Leute kommen. Also dann kommt Faria okay. Zuerst. Ja, eigentlich schon. Gut, Faria. Ja, ich soll wissen, was mit den Target-Salden ist. Also angeblich 700 Milliarden sind, müssen die mal zurückgezahlt werden? Das ist ja strittig, ob die mal zurückgezahlt werden müssen. Und kann sie da was zu sagen zu den Target-Salden? Ja, also die Target-Salden sind kein Problem, solange der Euro nicht auseinanderkracht. Und wenn der Euro auseinanderkracht, sind die Targetzeilen unser geringstes Problem. Das reicht jetzt wahrscheinlich nicht, oder reicht es Ihnen erstmal? Müssen die zurückgezahlt werden oder nicht? Nein, die Targetzahlen sind ja nur Verrechnungseinheiten bei der EZB. Das heißt, die werden, solange der Euro existiert, wird da gar nichts zurückgezahlt. Wenn natürlich die Eurozone auseinanderkracht, dann sind das Forderungen, die Deutschland an die anderen Euro-Länder, ehemaligen Euro-Länder hat. Oder vielleicht, um jetzt mal für Laien, die noch nie vom Targetzahl-Zweitsaldo gehört haben, vorne anzufangen. Also ist es ja so, dass die Zahlungsströme zwischen den einzelnen Ländern nicht gleichmäßig verlaufen, sondern es kann, zum Beispiel ist es im Augenblick so, ganz einfaches Beispiel, ohne jetzt in die Tiefen zu gehen, dass viele Leute im Süden das Gefühl haben, dass sie ihr Geld in Sicherheit bringen müssen, indem sie es nach Deutschland überweisen. Also im Augenblick hat sich das ein bisschen beruhigt, aber als die Eurokrise sozusagen auf ihrem Höhepunkt war, hatten natürlich viele Italiener, Spanier, Griechen, Portugiesen das Gefühl, oh Gott, wer weiß, wie lange unser Land noch im Euro ist. Wer weiß, ob wir nicht demnächst irgendwie wieder eine schwache Lira oder eine völlig wertlose Drachme haben. Und dann hatten die natürlich den ganz naheliegenden Einfall, ihr Geld schon mal nach Deutschland zu schaffen. Das heißt, sie haben es in Griechenland von einer griechischen Bank auf eine deutsche Bank überwiesen oder von einer italienischen Bank an eine deutsche Bank überwiesen. Meistens hatten sie ja hier irgendwelche Verwandte und dann wurde das Konto dieser Verwandten genutzt. Das heißt, was man sich klar machen muss, was da passiert ist, die Leute haben aus einem griechischen Euro einen deutschen Euro gemacht oder aus einem italienischen Euro einen deutschen Euro gemacht. Das heißt, eigentlich sind wir schon nicht mehr in einer Währungsunion. Es ist nicht so, dass es einen Euro geben würde, sondern es gibt 17 verschiedene Euros inzwischen wieder und die sind unterschiedlich viel wert. Gut, was die Leute gemacht haben, ist also, sie haben versucht, aus ihrem griechischen oder italienischen Euro einen deutschen Euro zu machen. Der wurde also, und das waren, zwischenzeitlich waren das Geldströme, da hat sich 1 Billion Euro bewegt zwischen dem Süden und dem Norden. So, jetzt fangen die alle an, Geld an die deutschen Banken zu überweisen. So, dann bricht aber sozusagen das Zahlungssystem in Europa praktisch zusammen, weil ja das ganze Geld ist in Deutschland und im Süden ist gar kein Geld mehr, nicht? Also muss dann über die EZB das Geld in den Süden praktisch wieder zurückgeschafft werden. Und das sind dann letztlich, also um das ein bisschen zu verkürzen, die Target-2-Saldo. Dieser Rundweg ist so lange kein Problem, solange der Euro existiert. Wenn er nicht mehr existiert, ist es natürlich so, dass dann die Bundesbank auf ganz vielen Forderungen gegenüber den anderen Notenbanken sitzt, nicht? Dann hat sie ganz viele Euros, die alle wieder in den Süden geschafft wurden, weil ja da das Geld fehlte. Ja, und dann ist das Geld natürlich weg. Jetzt kann man natürlich, dann gibt es eben solche Leute wie Herr Sinn vom IFO-Institut, die dann eben sagen, oh Gott, 1 Billion Euro ist weg bei den Target-2-Saldi. Aber ehrlich gesagt, das ist dann alles letztlich nur noch monetär. Das wird einfach gestrichen, fertig ist die Laube. Sondern das eigentliche Problem, da wird eben wieder Geld mit Wirtschaftsleistungen verwechselt. Das Problem werden denn nicht mehr diese Geldkreisläufe sein, sondern das Problem wird sein, wenn der Euro zusammenbricht, dass die deutsche Exportindustrie über Nacht zusammenbricht. Denn das ist ja klar, dass dann die neue D-Mark oder der Nordeuro oder was wir immer wir da hätten, würde wahnsinnig aufwerten. Und dann wäre die Exportindustrie in Deutschland erstmal tot. Und und dann gäbe es die ganze Runde wieder, nicht? Also Lohnkürzungen, Konjunkturpakete, Banken wären auch pleite. So, und das wäre eine einzige Riesenkatastrophe. Eine Wirtschaftskrise. Wenn ich mal da jetzt einfach sowas sagen darf, das bedeutet aber, dass wir im Moment praktisch umsonst arbeiten, wenn die Forderungen einfach nur bestehen und eigentlich nichts bezahlt wird. Denn es kommt ja nichts zurück aus Griechenland und so, also nichts wertvolles. Nee, das sind ja nicht. Sie haben völlig recht, also das muss man aber auch wieder auseinanderhalten. Da sehen Sie mal, wie kompliziert das alles ist. Sie alle müssen dringend mein Buch lesen. Nein, also Sie haben ja völlig recht, die Deutschen arbeiten zum Teil umsonst. Aber das liegt nicht an den Target-2-Salden, sondern an unseren Exportüberschüssen. Nicht? Also Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man jedes Jahr, im letzten Jahr waren das 188 Milliarden, die wir mehr exportiert haben als importiert, dann bedeutet das auf lange Sicht, dass wir für 188 Milliarden im Jahr faktisch umsonst arbeiten. Das schenken wir den anderen, denn das kriegen wir nie zurück, denn die haben ja nicht das Geld, das zu bezahlen. Das heißt, wir müssen ihnen auch noch die Kredite geben, damit sie unsere Waren bezahlen können. Und irgendwann haben die dann eine Finanzkrise und das Geld ist weg. Das heißt, in der Tat, wir schenken durch den Exportüberschuss jederzeit Geld weg. So, diese Target-2-Salden, sind da im Vergleich dazu, zu den realen Exportüberschüssen, nicht so ein großes Problem, weil das eigentlich sozusagen nur ein Kreisverkehr ist, wo es um Vermögen geht, um Geldvermögen. Und da ist wieder das Problem, dass die Leute dann denken, das Vermögen, also die Tage-2-Seilen seien das Problem und irgendwie verkennen, was eigentlich mit der eigenen Wirtschaftsleistung passiert und dass das der einzige Reichtum ist. Und Exportüberschuss heißt ganz konkret, wir schenken unsere Waren weg und kriegen dafür irgendwelche Vermögenstitel, die dann in der Tat irgendwann nichts mehr wert sind. Aber man müsste eigentlich auf der realwirtschaftlichen Basis anfangen und diese Exportüberschüsse endlich mal abstellen. Und was noch ganz wichtig zu ergänzen wäre zu den Tage-2-Salden, das sind zentralbankinterne Salden. Die haben nichts mit dem Privatsektor zu tun, noch nicht mal was mit dem Bankensektor. Das ist nur eine Zentralbankgeschichte im EZB-System. Und daher, wenn Frau Herrmann sagt, dass im Falle eines Euro-Zusammenbruchs die ganz einfach gestrichen werden könnten, das berührt also die Realwirtschaft und alles, was außerhalb des Systems ist, überhaupt nicht. Ja, vielen Dank für die Anmerkung. Ich mag auch Ihr Engagement, Frau Herrmann, wie Sie jetzt mit vollem Elan in die Tage-2-Diskussion hineingegangen sind. Ich kann hier mal als Info sagen, in der AG Geldordnung auf den Wiki-Seiten gibt es da ganz tolle Seiten, wo man sich darüber informieren kann. Ich möchte auch ganz kurz mal die Aufmerksamkeit lenken auf einen Antrag in der INI, das heißt Initiative Europäisches Wahlprogramm. Dort gibt es einen Antrag Nummer 135 und eine Kurzversion 140. Dort geht es um die Zukunft des Euro und maßgeblich ist dieser Antrag mit beeinflusst worden von einem Artikel von der Frau Herrmann in der Zeitschrift Le Monde Diplomatique. Das ist ein Kapitel aus ihrem Buch, wie ich dann später erfahren habe. Und auch der Herr Berger, der über mir jetzt hier sitzt, hat dankenswerterweise da ein bisschen mitgearbeitet. Lest ihn euch mal ausführlich durch. Dort kommen viele der Vorschläge, die hier geäußert werden, sind dort eingeflossen in diesen Antrag. Ja, jetzt haben wir diese Euro-Krise auf eine andere Art und Weise uns angenähert, als ich ursprünglich geplant habe. Aber ich bleibe jetzt mal weiter bei dem Saalmikrofon. Jetzt Schulim als nächster und dann Paul. Vielleicht ein Schritt zurück zu der Erklärung der Krise. Ich habe da also Ihr Buch nicht ganz zu Ende gelesen, aber mit großem Gewinn. Ich habe nur ein Problem bei Ihrer Teilerklärung der Krise 29 an den Reallöhnen. Die Gewinne gingen nach oben und die Reallöhne nicht. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, Reallöhne zu steigern. Der eine ist einfach die Nominallöhne zu erhöhen, also Tarifverträge. Die andere Möglichkeit wäre, die Preise zu senken. Jetzt frage ich mich, wie könnten diese Gewinne in der Industrie, ich rede nicht von den Spekulationsgewinnen an der Börse, wie können überhaupt Gewinne entstehen, wenn die Leute produzieren ohne Ende und nicht verkaufen? Und die Tatsache ist doch, soweit ich weiß, und da haben Sie bessere Informationen als ich, gab es doch anschließend eine massive Spirale nach unten. Das heißt, es gab eine massive Deflation. Die Preise für Industrieerzeugnisse und für viele andere Erzeugnisse sind doch massiv gesunken, was ich nicht habe, ist, wie weit die Löhne gesunken sind. Und wie waren diese Mechanismen? Ich glaube, dass nach wie vor die Erklärung der großen Krisen sind sogenannte Überinvestitionen, das heißt Sektorinvestitionen, die vom Geldsystem nicht entsprechend wie eine Feder abgefangen werden. Ja? Also es hätte mich interessiert, ob Sie sozusagen mein Problem lösen können. Herr Schulim, ich habe also akustisch habe ich nicht verstanden, was für eine Art von Investition Sie meinen, die die Weltwirtschaftskrise erklären würde. Ich habe sowas verstanden wie Faktorinvestitionen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das meinen. Also das Wort ist hier nicht angekommen. Ja, ist jetzt besser zu hören? Jetzt ist schon mal besser. Ja, jetzt ist schon mal besser. Okay, ich meine, dass wir haben das Problem der volkswirtschaftlichen Fehlinvestition. Das ist überall. Das sind typische Fälle. Fehlinvestition, natürlich. Man kann nicht sagen, das ist das Wort, das ich nicht verstanden habe. Jetzt verstehe ich es, ja. Jetzt kann sie antworten, Entschuldigung. Okay, gut, ich bin draußen. Ja, tut mir leid, also Vielleicht ist hier der Kopfhörer nicht so gut. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich das mit der Fehlinvestition akustisch verstanden hatte. Das kann sicher auch immer ein Grund sein, also dass man falsch investiert, erklärt ja zum Beispiel in Teilen wahrscheinlich, warum es regelmäßig zu irgendwelchen Konjunkturab- und Aufschwüngen gibt, kommt. Also es gibt ja nicht nur die großen Krisen, sondern es gibt ja auch mal noch zwischendurch die normalen Konjunkturflauten, und die haben bestimmt auch damit zu tun, dass am Bedarf vorbei investiert wird, nicht? Also dass man die falschen Produkte hat oder zu viel produziert, weil man dachte, die Gewinne steigen für immer. Aber ich glaube nicht, dass man eine so große Krise wie 1929 ausschließlich damit erklären kann, dass einzelne Unternehmen irgendwie falsche Produktentscheidungen getroffen haben. Was natürlich stimmt, ich hoffe, dass ich da richtig verstehe, was Sie gesagt haben. Nach 1929 sind die Preise natürlich in den Keller gerauscht. Es gab eine Riesendeflation, also da sind die Preise zum Teil auch schwuppdiwupp um 40% gefallen. Nur das war natürlich dann wieder keine Lösung, sondern hat das Problem noch verschärft. Denn wie gesagt, wenn die Preise anfangen zu fallen, investiert kein einziges Unternehmen mehr. Warum auch? Nicht? Die haben ja das Gefühl, ich kriege ja nie wieder das raus, was ich investiert habe, sondern die sitzen dann da, starren irgendwie panisch in die Welt und machen gar nichts mehr. Das heißt, das ist ja genau der Moment, also wenn so eine Deflationsspirale nach unten einsetzt, wo der Staat ran muss und Nachfrage schaffen muss, damit da irgendwie ein Boden reinkommt und die Preise wieder steigen. Sie sagen jetzt ja, wie kann das eigentlich sein, wenn die Löhne nicht mitziehen und die Firmen da ständig produzieren, wo bleiben dann eigentlich die Waren? Diese Frage ist sehr gut, und das erklärt aber zum Teil, wie es dann auch zu dieser Verschuldung in den 20er Jahren kam. Nicht denn genau weil die Löhne nicht stiegen und die Unternehmen schon auf dem Problem saßen, dass sie ihr Zeug nicht loswerden, wurde der Ratenkredit erfunden, also der Konsumkredit, was dann auch in der Krise natürlich fatale Folgen hatten, weil dann viele Privathaushalte dann auch nur noch damit beschäftigt waren, kaum dass die Krise so richtig zuschlug, ihre Schulden zurückzuzahlen. Das heißt, selbst die noch einen Lohn hatten, haben dann nicht mehr konsumiert, sondern stattdessen versucht, ihren Ratenkredit zurückzuzahlen, was dann die Krise nochmal verschärft hat. Frau Herrmann, Sie sehen, es ist ein unheimlicher Andrang im Augenblick am Saalmikrofon. Also die Leute sind wirklich... Soll kürzer sein. Nein, ich wollte bloß an Ihr Durchhaltevermögen appellieren. Wir haben 20.45 Uhr und ich hoffe, die halten durch bis 21.10 Uhr, und dann mache ich Schluss. Ich nehme einfach alle Fragen an, die da sind. Super, also vielen Dank dafür, das musste ich jetzt mal fragen. Jetzt ist der Nächste der Paul. Ja, das hat ja um die darum gebeten, dass ich ja etwas kürzer die Frage stelle. Also mal so kurz wie möglich. Also mir gefällt der Begriff Eurokrise nicht. Finden Sie nicht auch, dass man diese Krise eher Dollarkrise nennen sollte, weil sich ja da auch alles konzentriert, gerade in Amerika. Da ist die Verschuldung die höchste, die es von allen Ländern gibt. Und zum anderen, wie sehen Sie die Chance, dass wirklich der Yuan die nächste oder die neueste Leitwährung auf der Welt wird und der Goldstandard quasi damit wieder eingeführt wird? Ich habe eben links im Chat einen Link reingebracht, um da auch diese doch Bestrebungen Chinas da zu kennzeichnen mit Goldaufkäufe. Und da noch meine Zusatzfrage, wie steht es eigentlich mit unseren Goldbeständen? Ist da irgendwo schon eine Auswertung erfolgt, ob nun unsere Goldbarren manipuliert worden sind oder nicht? Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse? Einen Moment, ganz kurz bevor Sie antworten, Frau Herrmann, diesen Link können wir Ihnen per E-Mail zusenden, da müssen Sie jetzt nicht drauf achten. Und das waren aber, wie gesagt, fast 2, 3, 4 Fragen verschachtelt ineinander. Also haben wir eine Dollarkrise? Ja, die Fragen habe ich mitgeschrieben. Okay. Also ich mache das jetzt ein bisschen kürzer, aber also wo Sie recht haben ist, der Euro als Euro hat überhaupt gar kein Problem. Das sieht man ja auch daran, dass der Euro trotz Euro-Krise immer noch bei 1,35 ungefähr zum Dollar steht. Nicht? Das heißt, eigentlich ist die gesamte Euro-Krise hausgemacht, dadurch, dass man diese Währungsunion falsch managt. Dann Goldstandard in China. Also was sicher so sein wird, ist, dass die chinesische Währung auch zu einer Leitwährung werden wird, wenn die chinesische Wirtschaft noch stärker gewachsen ist. Aber sie wird nicht Leitwährung, weil da irgendwie ein Goldstandard ist, sondern sie wird, das ist alles völliger Müll aus meiner Sicht. Wie gesagt, im 19. Jahrhundert, ich weiß nicht, ob Sie da dabei waren schon, als wir den Goldstandard im 19. Jahrhundert diskutiert haben. Also es ist einfach so, selbst im 19. Jahrhundert war es so, dass die Währung in Wahrheit gar nicht durchs Gold gedeckt wurde, sondern die Geld wird immer durch die Wirtschaftskraft eines Landes gedeckt. Und wenn China wächst und eine Riesenwirtschaft ist, dann ist das auch eine wichtige Währung und wird auch eine Leitwährung werden. Was die Frage, die Sie gestellt haben, was ist eigentlich aus unseren Goldbarren geworden? Denn da gab es eine Exkursion von deutschen Abgeordneten und der Bundesbank nach New York. Das ist eine sehr gute Frage, weiß ich auch nicht. Das wollte ich immer mal für die Taz recherchieren. Ja, sehr wichtig. Weil ich dachte, das wird ein lustiges Lesestück, aber ich hatte bisher noch keine Zeit. Es ist ja auch ein Kampf um die Rohstoffe, als kleiner Hinweis. Da muss man mal sagen, der Gold als Rohstoff ist ein interessanter Fall. Gold ist praktisch ein völlig unwichtiger Rohstoff. Das können Sie daran sehen, dass ungefähr pro Jahr werden 2400 Tonnen Gold gefördert. Aber die Industrie braucht nur 840 Tonnen im Jahr, also für Zahngold und solche Dinge. Das heißt, Gold ist für die Industrie eigentlich relativ unwichtig. Und was dazu führt, dass eben der Goldmarkt, nur für die unter ihnen, die Gold haben und denken, das sei wertvoll, der Goldmarkt wird allein dadurch stabilisiert, dass Inder, Türken, Araber und Chinesen denken, das sei wertvoll und das dann als Brautgeschenk immer verteilen. Wenn die nicht so stark kaufen würden, diese vier Länder, dann wäre der Goldpreis schon längst total zusammengebrochen. Danke für die Antwort. Jetzt kommt wahrscheinlich erst Malte, dann Arne und dann muss ich mal sehen, dann müsst ihr euch einigen. Erst Malte, dann Arne. Ja, zum Thema Einigen. Also meine beiden Fragen, die ich hätte, die wären an sich fast schon so eine Art Abschlussfragen, weil sie schon ein bisschen ein anderes Thema aufmachen in Bezug auf die Europawahl. Deswegen würde ich die anderen 3, 4 gerne vorlassen, weil ich glaube, die beschäftigen sich jetzt eher mit dem Euro-Krise und den wirtschaftlichen Themen. Okay, danke Malte. Arne? Arne, du bist dran? Wenn Arne mich jetzt nicht hört, dann nehmen wir erst, wer ist dann als nächstes dran gewesen? Ich habe den Überblick verloren. Meine Wenigkeit. Okay, Wischer, dann du? Hallo Hermann. Hallo. Sie haben ganz am Anfang davon gesprochen, dass die EZB, also die Zentralbank in der Eurozone, Dinge tun könnte und man nicht davor Angst haben sollte, dass sie Dinge tut. Können Sie kurz erklären, warum man vor Taten der EZB im Zuge ihrer Politik davor keine Angst haben sollte? Ja, also das ist ich habe ja schon mal gesagt, dass aus meiner Sicht die Eurokrise nicht eine Krise ist, sondern vier Krisen. Und eine wesentliche Krise aus meiner Sicht, die zweite in meiner Systematik, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen unwichtig, ist, dass man, wie schon erklärt, in der Eurozone einzelne Länder in den Abgrund spekulieren kann, dadurch, dass die Anleger immer von einem Land zum nächsten hopsen können und immer Euro behalten. Und das trifft vor allen Dingen Italien und Spanien im Augenblick. Das sind beides Länder, das muss man ganz deutlich sagen, die nicht bankrott sind. Also vor allen Dingen Italien ist eigentlich eine starke Wirtschaftsnation. Die haben keine Immobilienblase, die hatten keine Bankenkrise. Die hatten zwar relativ hohe Staatsschulden, aber die haben sie immer verlässlich bedient und das schon seit Jahrzehnten. Das heißt, in Italien war eigentlich alles wunderbar in Ordnung. Also trotz Berlusconi und trotz Mafia war eigentlich alles okay. Und auf keinen Fall in irgendeiner Weise anders, als es schon 2000 gewesen war, als die Italiener den Euro bekommen haben. So, dann kam es aber plötzlich zu so einer Art Betriebsunfall. Es wurde der Schuldenschnitt für Griechenland diskutiert. Das war im Juli 2011. Und dann hatten die Investoren plötzlich so eine Panikattacke nach dem Motto, oh Gott, wer kann denn noch alles pleite werden? Und dann haben sie sich Italien vorgenommen, so nach dem Motto, ja, die haben ja auch schon 120% Staatsschulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. So, und dann fingen die ersten Anleger an, die Staatsanleihen von Italien zu verkaufen. So, und das muss man eben verstehen. In dem Moment, wo auf dem Finanzmarkt eine Panik ausbricht, ist sie nicht mehr durch die Finanzmärkte zu stoppen. Egal wie irrational es ist, wo die Herde hintrampelt, für den Einzelnen in der Herde ist es rational, mit der Herde mitzulatschen, egal ob das Ziel falsch ist oder nicht. Denn es ist ja völlig klar, wenn das kann sich dann ja jeder Investor ausrechnen. Also wenn die ersten anfangen, italienische Staatsanleihen zu verkaufen, völlig panisch, sinkt der Preis der Staatsanleihen. Wenn jetzt alle anderen auch weiterverkaufen, sinkt der Preis noch mehr. Das heißt, man muss als Investor gucken, dass man möglichst bei den ersten ist, die verkaufen und dann verkaufen alle. So, und um da in die so eine Art Herdenpanik auf den Finanzmärkten Ruhe reinzubringen, braucht man eine Zentralbank. So, und das hatten die Engländer, das haben die schon im 18. Jahrhundert begriffen. Da gab es natürlich auch schon die ersten Panikattacken auf den Finanzmärkten. Und da ist dann eben die Bank of England reingegangen, hat denen allen Geld gegeben, fertig. Und Kredite, ne? Und genau das Gleiche muss die EZB eben auch machen. Wenn sie sieht, dass beispielsweise alle Anleger sich plötzlich auf Italien stürzen, dann muss sie sagen, und das hat ja auch genau funktioniert, ne? Hat Draghi dann ja gemacht im September 2012, muss die EZB einfach sagen, wir kaufen diese Staatsanleihen unbegrenzt auf. Und dann ist es eben so, dass die Panik bei den Anlegern sofort, und zwar innerhalb von Sekunden weg ist, weil dann ja jeder Anleger weiß, oh, ich muss mein Ding gar nicht verkaufen, das werde ich ja zum Nominalpreis immer an die EZB los, dann kann ich meine Anleihen ja auch behalten. So, und innerhalb, dann ist die Panik wieder vorbei. Und das weiß man eben schon seit Ewigkeiten, dass der Laden, dass Finanzmärkte Paniken nicht selber regulieren können, dass man dafür eine Notenbank braucht. Und es ist eben sehr schade, dass das einige Volkswirtschaftsprofessoren in Deutschland immer noch nicht kapieren wollen und deswegen vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Das ist aber ein anderes Thema. Ich gehe gleich weiter, ohne dass ich jetzt viel rede. Und zwar, Arne, man versteht dich nicht, man sieht deinen Mund zwar, aber... Ja, ich wollte dir nur andeuten, ich habe mein Mikroproblem gelöst. Okay. Ja, ich habe eine Frage noch zu Tage 2. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie sagen, wenn der Euro zusammenbricht, dann werden gewissermaßen die Tage 2 Seiten einfach gestrichen. Weil nach meiner Meinung nach würde es so sein, dass dann die Target-2-Salden werden zu Devisenforderungen gegenüber den Ländern. Beispielsweise, wenn Deutschland, weiß ich wie viel Milliarden Target-Salden gegen Griechenland, gegen andere Euro-Staaten hat und zur D-Mark zurückkehrt, dann, denke ich, würde es Folgendes passieren. Die Tagezahlten würden umgerechnet werden zum dem vereinbarten Wechselkurs. Und dann hätte Deutschland eine Forderung in Höhe von so und so viel gegen meinetwegen Griechenland, Spanien, was immer es ist. Aber auf gar keinen Fall, dass sie einfach gestrichen werden. Doch, sie wurden einfach gestrichen. Da hat Herr Berger nämlich sehr recht. Es handelt sich um Zentralbankgeld. Und ich weiß jetzt nicht, wie tief wir in diese Tage-2-Debatte einsteigen sollten, weil sie wirklich nicht so besonders wichtig ist. Also aber jedenfalls Zentralbankgeld gibt es nur, damit die Überweisungsströme zwischen Banken überhaupt abgewickelt werden können. Also das Zentralbankgeld ist das Geld, das Banken bei der Zentralbank haben und das verlässt die Zentralbank nie. Und das ist dann alles, das sind eigentlich sozusagen tatsächlich nur Rechnungseinheiten. Wie gesagt, das hat, wenn man das jetzt weniger abstrakt sagen will, das hat alles nur mit Vermögen zu tun und nichts mit der Wirtschaftsleistung. Wichtig ist aber die Wirtschaftsleistung und die würde bei einem Euro-Crash total leiden. Und das wäre das eigentliche Problem. Und das mit den Tage-2-Seilen ist, würde überhaupt niemanden mehr in so einer Situation interessieren. Das haben Sie eben schon mal gesagt. Ganz kurz, Arne, erst wollte ich den Jens Berger noch mal kurz antworten lassen. Ja, genau so ist es. Und hinzu kommt natürlich auch, dass die Tage-2-Seiten, die Forderungen an Deutschland sind natürlich die Verbindlichkeiten anderer Zentralbanken. Und es gibt für mich gar keinen Grund anzunehmen, wenn jetzt das Eurosystem crashen würde, warum dann nicht das Eurosystem ganz einfach sagen würde, wir ziehen diese Seiten glatt. Die gibt es ab morgen nicht mehr. Da gibt es eigentlich gar keinen Grund. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Bundesbank innerhalb des EZB-Systems die mit Abstand stärkste nationale Zentralbank ist. Warum die Bundesbank sich dabei über den Tisch ziehen lassen sollte, dass sie in die Zukunft in einer fremden Währung noch irgendwelche Altforderungen bedienen muss, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ja, es geht ja nicht ums Einleuchten, sondern es geht um, wenn Sie wollen, um schlicht und einfach Buchhaltung in dem Sinne, und zwar dann Buchhaltung der Zentralbanken. Und es ist richtig, dass die praktisch die Targets halten, dass die gewissermaßen sind, man könnte sagen, eine dritte Ebene. Das sind die Salden, die die Zentralbanken gegenüber der die nationalen Zentralbanken gegenüber der EZB haben. Aber es sind nach wie vor Forderungen. Es ist ja auch so, dass die Targetsalden werden ja verzinst. Das heißt, es sind Vermögenswerte. Und wenn jetzt zu einem Crash kommt, dann ist es so, wie es unter vielen Währungen ist. Sie hatten ja das Wort schon benutzt. Es gibt im Grunde genommen einen deutschen Euro, es gibt griechischen Euro und so weiter. Die sind nur durch den gleichen Namen und durch den gleichen Wechselkurs jetzt miteinander verbunden. Wenn aber jetzt diese verschiedenen Euros wieder auseinanderklamüsert werden, dann würde dasselbe entstehen, wie wenn Griechenland einen Kredit bei Deutschland aufgenommen hätte, praktisch bei der deutschen Zentralbank aufgenommen hätte und dafür eigene Devisen bezahlt hätte. Nee, und die muss ich auch wieder zurückzahlen. Nee, so gestaltet sich das nicht. Ich meine, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, darauf jetzt en Detail einzugehen. Wir können das ganz einfach so machen. Ich habe da einen sehr guten Artikel von Carl Whelan. Das ist ein irischer Zentralbanktheoretiker. Den kann ich ganz einfach mal dem Matthias Garcher weiterleiten, dass der das in der AG mal einstellt. Da sind eigentlich die ganzen Hintergrundinformationen drin. Und wenn dann noch ein Rest bleibt, dann geht ja auch noch ein direkter E-Mail-Verkehr. Ich möchte das auch an dieser Stelle jetzt hier mal abbringen, weil es geht sehr ins Detail. Nächster ist jetzt Rudi und dann AMT. Ja, danke schön, Matthias. Hallo Frau Herrmann, ich habe zwei Fragen und ich würde ganz gerne das so machen, dass ich erst die erste Frage stelle und Sie die beantworten und dann die zweite hinterher. Okay. Sie haben aus meiner Sicht sehr gut erklärt und auch gut begründet, warum Deutschland seine Exportüberschüsse abbauen muss. Wenn wir uns das Ganze volkswirtschaftlich und auch saldenmechanisch betrachten, wie stehen Sie dann zu dem Thema der grundgesetzlichen Schuldenbremse? Die Schuldenbremse ist Müll. Vielen Dank für die Antwort. Zweite Frage. Europa oder die Euro-Länder sind die einzige große Volkswirtschaft, die sich über diese sogenannten Märkte finanzieren, wenn ich das vergleiche mit England oder Japan zum Beispiel, die sich über ihre Nationalbanken finanzieren. Warum, aus Ihrer Einschätzung, wird das in Europa so gemacht und warum wird es nicht zum Beispiel über die Europäische Zentralbank gemacht, dass die Staaten sich dort finanzieren oder zum Beispiel, was ja heute schon rechtlich möglich wäre, über öffentlich-rechtliche Banken, denn die sind ja bei dieser ganzen Finanzierungsfrage ausgenommen gesetzlich. Das heißt, theoretisch könnte Deutschland sich, auch wenn Deutschland einen Finanzbedarf hätte, zur örtlichen Sparkasse in Berlin oder sonst wo hingehen und sagen, pass mal auf, ich brauche mal kurz 50 Milliarden, mach die mal schnell und gib sie mir. Der Vorteil ist klar, Überschüsse der Zentralbank oder der öffentlich-rechtlichen Banken kommen dann der Allgemeinheit wieder zugute. Dass es keine gute Idee wäre, wenn die Zentralbank den Staat komplett finanzieren würde. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, was in Japan, das ist natürlich ein besonders extremer Fall, aber sagen wir mal, lassen wir Japan weg, in England oder in den USA passiert, dann ist es natürlich so, dass die Zentralbank zum Teil Staatsanleihen aufkauft, aber ja nur, um die Langfristzinsen zu manipulieren, nach unten. Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe und das sollte auch die EZB tun dürfen, was sie im Augenblick nicht darf. Aber sozusagen die Staatsverschuldung, damit komme ich ja jetzt nochmal auf die Saldenmechanik, die Sie eben auch angesprochen haben, entsteht ja im Wesentlichen ganz dadurch, jedenfalls in Deutschland zum Teil, dass die privaten Unternehmen und die privaten Haushalte sparen und sich nicht mehr verschulden. Wenn aber alle sparen und sich niemand verschuldet, dann ist das ja für eine Volkswirtschaft ein Problem und dann muss eigentlich da der Staat rein und sozusagen die privaten Ersparnisse aufsaugen. Das geht aber natürlich nur, wenn tatsächlich diese wenn da irgendwie tatsächlich das Geld Geld dann bei Versicherungen aufnimmt oder bei Banken aufnimmt oder so weiter. Wenn jetzt auch noch das alles über die EZB sozusagen liefe, ist irgendwie so ein bisschen schwierig zu sehen. Vielleicht irre ich mich da, aber für mich ist dann schwierig zu sehen, wie der Staat eigentlich diese Aufgabe wahrnehmen sollte, die privaten Ersparnisse vom Markt zu nehmen. Ja, kurze Nachfrage. Ja, muss das denn überhaupt sein, dass die Ersparnisse vom Markt genommen werden? Ich meine, Gott, wenn die sparen wollen, sollen sie halt sparen. Es muss halt nur wieder aufgefüllt werden. Nur die Frage ist, müssen die dafür unbedingt Zinsen bekommen? Und ist das ein Grundrecht, Zinsen zu bekommen? Ja, okay, das kann man so sehen. ehrlich gesagt, haben Sie vielleicht recht, aber ich bin solchen grundsätzlichen geldtheoretischen Experimenten, wenn es dann in die Praxis geht, eigentlich eher so ein bisschen skeptisch eingestellt, nicht? Weil, wie gesagt, aber das ist jetzt nicht absolut in Stein gemeißelt, aber was mich an dem Geldsystem, so wie wir es heute haben, wirklich fasziniert, ist, dass es tatsächlich etwas ist, was sich 4000 Jahre lang entwickelt hat. Und sozusagen das heutige System mit Zentralbanken, Privatbanken und Kreditgeld ist, wenn man jetzt die Engländer nimmt als Vorbild, auch schon 300 Jahre alt. Und es hat funktioniert an sich. So, dann bin ich eigentlich immer dagegen, jetzt völlig neue Strategien auszuprobieren. Man kann es machen, aber ich würde immer sagen, dieses Risiko ist doch gar nicht nötig, sondern ich würde lieber die gesamte Energie, die da ist, darauf verwenden, erkennbare Macken des jetzigen Systems zu beseitigen. Also, weil meine Sorge ist immer, im Ernst, dass die linken Bankenkritiker und so, die ja wahnsinnig wichtig sind, weil es ja wenig Leute gibt, die sich wirklich auskennen, dass genau diese linken Bankenkritiker sich dann immer damit beschäftigen, irgendwie neue Geldsysteme zu entwickeln, damit sozusagen praktisch lahmgelegt sind politisch und sich in der Realpolitik aber nichts ändert. Also mir wäre es lieber, würde jetzt nicht ein neues Geldsystem entwickeln. Das ist übrigens auch mein Haupteinwand gegen alles, was Monetative heißt oder Vollgeld heißt oder so. Das absorbiert viel Energie, sondern ich wäre dafür, die Energie, die da ist und diese kritische Masse, die es gibt, auf das zu richten, was wirklich wichtig ist. Und dann kann ich es nur noch mal wiederholen. Eigenkapital hoch, Derivate weg, Boni runter und die Eurokrise. Das sind riesige Baustellen und ich finde, da sollte man sich konzentrieren und jetzt sozusagen völlig neue Aufgaben der Stadt für die EZB dann erstmal weglassen. Sondern es würde schon völlig reichen, wenn die EZB erstmal so funktionieren würde wie die FED. Das war jetzt mal ein ganz deutliches Statement heute Abend. Ja, und Jens? Sie haben, was die monetäre Staatsfinanzierung angeht, natürlich noch ein weiteres Problem, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Wir haben einen gigantischen Sektor der privaten Altersvorsorge. Ja, genau, das waren die Versicherungen, die ich angesprochen habe, ja. Ja, genau. Und ich bezweifle, dass wenn der Staat sich nicht über die Märkte verschulden würde, dass dieses Geld überhaupt aufgesogen werden könnte von anderen Sektoren. Und hinzu käme natürlich, dass dann die private Altersversorge unsicher würde. Und das erstmal dem Volk zu verkaufen, ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Okay, das war jetzt ein ziemlich klares Statement von Frau Herrmann. Vorher, AMT ist der Nächste. Ja, wunderschönen guten Abend. Also bei den Analysen, die Sie ja gerade vorgestellt haben, bin ich ganz bei Ihnen. Ich möchte nochmal einen Fokus auf eine andere Ecke der Euro-Krise lenken, und zwar auf die internationale Ebene, wo ja auch schon oftmals versucht wurde, dass der Dollar als Weltleitwährung durch den Euro zum Teil ersetzt wurde. Alle Bemühungen in die Richtungen wurden ja effektiv unterbunden, aber es schwelt permanent ein geopolitischer Krieg zwischen diesen beiden Währungen. Was glauben Sie, was da in naher Zukunft passieren wird auf dieser Ebene? Also es ist ganz einfach. Wenn die Euro-Staaten es schaffen, ihre Euro-Krise zu lösen, gibt es nichts, was die USA machen können. Dann wird der Euro zu einer zweiten Leitwährung und er wird auch genauso wichtig wie der Dollar. Auch das wieder ein klares Statement. Ich möchte mal die Zuhörer am Saalmikrofon, die jetzt keine Frage mehr haben und die da noch verblieben sind von vorhin, doch bitten, zu dem Publikum zurückzugehen, damit ich da einen Überblick habe, wer da überhaupt jetzt dran ist als nächstes. Ich glaube, Wiegbold müsste jetzt dran sein und dann weiß ich ganz ehrlich nicht mehr, wer als nächstes dann dran ist. Malte wartet, wie gesagt, auf sein Abschlussstatement. Also erst Wiegbold, dann Stefan. Ja, ich wollte mal kurz nochmal anmerken, was ich ein bisschen vermisse, dass das Geld jetzt nur gedeckt ist durch die Wirtschaftskraft. Das ist ja hauptsächlich im Sinne der Staatsverschuldung sozusagen. Was mir auf der anderen Seite fehlt, ist sozusagen die dingliche Sicherung, die ja die kreditäre Geldschöpfung begleitet. Das bedeutet, was passiert mit den kreditären mit den Forderungen gegen die dingliche Sicherung sozusagen, wenn diese Seiten ausgeglichen werden müssen. Also die Forderungen würden ja bestehen bleiben. Sind Sie jetzt wieder bei Tage 2 oder wo? Nein, nicht Tage 2. Ich bin generell, wenn jetzt diese Euros angeglichen werden, würden ja die Forderungen gegen die dinglichen Sicherungen vor Ort, wo die Geldschöpfung stattgefunden hat, bestehen bleiben. Also die Kreditsicherheiten meinst du? Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich Ihr Problem richtig verstehe. Also könnten Sie das nochmal irgendwie mit einem einzigen konkreten Beispiel erläutern, was Sie meinen? Ja, wenn ich mir Geld leihe, also wenn Geld geschöpft sozusagen, muss ich eine dingliche Sicherung angeben. Also ich beleihe, sage ich mal, ein Grundstück oder ein Vermögenswert. Ja, wenn ich jetzt nicht auf meine Produktivität oder auf eine spekulative Produktivität setze. Und diese Forderungen, also diese Belastung des Vermögenswertes bleibt ja bestehen. Ja, aber da ist ja wieder die Frage, also ganz im Ernst, nicht? Das ist eine Frage, die ja auf Deutschland jetzt auch zurollt. Wie bekommt ein Vermögensgegenstand eigentlich seinen Wert? Also ganz konkret ein Haus, nicht? Das wird ja bei einer Hypothek beliehen. So, und angenommen, also Sie und ob Ihr Haus jetzt 300.000 Euro wert ist oder 600.000 Euro, das sieht man dem Haus ja nicht an. Das heißt, das muss einmal ganz klar sein, Vermögen an sich ist fiktiv und beliebig steigerbar. Ich kann hier in Deutschland mühelos, und das läuft ja im Augenblick, eine Immobilienblase erzeugen. Wenn genug Leute denken, die Häuser steigen im Preis, dann kaufen sie die Häuser zu höheren Preisen und dann steigen die Preise weiter und so weiter. Das Haus ist immer das Gleiche, das Vermögen steigt, auch die Kredite, die man dann auf dieses Haus aufnehmen kann, per Hypothekenkredit oder so, steigt auch. Nach dem Motto, Haus ist ja jetzt 600.000 wert, dann kann ich ja hier auch meinetwegen 600.000 mir leihen. Das war ja genau das System, wie es in den USA funktioniert hat und dann zu einem Riesencrash 2008 geführt hat. Das heißt, das Vermögen ist total fiktiv in gewisser Weise. Ob das 300.000 ist, 600.000 Ihr Haus, keiner weiß es. So, es gibt aber eine einzige, und das muss man total ernst nehmen, eine einzige sozusagen Sicherungslinie, und das sind die Renditen, die man mit diesem Haus erwirtschaftet. Das heißt, letztlich wird der Wert Ihres Hauses dadurch bestimmt, wie viel Mieten Sie damit erzielen können oder wie hoch die Eigenmiete ist oder die Miete ist, die Sie sparen, dadurch, dass Sie selber das Haus haben. Auch das Gleiche bei Aktien. Jetzt sind die Aktien, das muss man sich mal vorstellen, 2012 sind die um 30% gestiegen, der DAX, ne? Die deutsche Wirtschaftsleistung ist in der gleichen Zeit um 0,7% gestiegen. Natürlich kein Wunder, die Dividenden sind auch nicht gestiegen. Ja, wie nachhaltig ist das wohl, nicht? Die Dividenden, also die Rendite von dieser Aktie, stagniert. Aber der Preis der Aktie, der Kurs, geht 30% hoch. Da muss man kein Genie sein, um zu erkennen, dass das nicht lange gut gehen wird und dass am Ende diese 30% Aktienzuwachs irgendwie wieder verschwinden, nicht? Der Kurs also wieder runtergeht und wir einen neuen Crash haben. Gleiches mit den Häusern. Das heißt, das muss einem völlig klar sein. In dem Moment, wo es einen Crash gibt, ist das Vermögen weg. Ne? Das Haus ist dann nur noch 300.000 wert, nicht mehr 600.000. Das ist auf der Aktivseite, und auf der Passivseite muss abgeschrieben werden, auch 300.000. Das ist dann auch, auf diese Weise verschwindet dann auch Geldvermögen. Das ist auch etwas, was was viele Leser in der Taz immer schreiben, nicht? Das könnte doch nicht sein. Ich würde da schreiben, Geld sei vernichtet worden, Geld würde aber gar nicht vernichtet, das sei dann nur woanders. Nee, das ist falsch. Das Geldvermögen als Geldvermögen ist dann weg. Danke, Frau Herrmann. Ich mache eine kleine Zwischeninfo. Der Radiostream muss um 21.15 Uhr in 5 Minuten enden. Dann werden wir einen kurzen Verabschiedung dort vornehmen. Und ich würde jetzt sagen, nur noch all diejenigen, die jetzt noch am Saalmikrofon sind, werden mit einer Frage zugelassen und dann beenden wir den Abend. Frau Herrmann hat jetzt schon sage und schreibe 2 Stunden und 10 Minuten hier durchgehalten. Und also in 5 Minuten. Aber die Fragen waren auch so interessant. Ja, das ist auch ganz interessant bei uns. Also ich hoffe, nee, ich hoffe auch, manchmal bin ich ja nicht der Meinung mit der Fragenden, aber ich hoffe, dass das jetzt nicht blöd ankommt. Also ich finde die Fragen wirklich super. Ja, es wäre ja auch schlimm, wenn alles so deckungsgleich wäre. Also der Herr Berger hat ja die Erfahrung auch schon gemacht, der war ja auch bei uns, dass das hier super ist. Also wie gesagt, in 4 Minuten oder 5 Minuten Verabschiedung übers Nebelhornradio. Keinerlei Überblick mehr, wer jetzt drankommt. Ich weiß nur, dass Stimmbürger und Malte warten, weil sie am Schluss Sachen machen wollten. Stefan Ochsenfurt und dann wahrscheinlich wieder Robert Arnold, denke ich. Ja, ich fasse mich kurz. Guten Abend, alle miteinander. Ich habe eine Metafrage und zwar doch explizit auf die Eurozone bezogen. Können wir uns leisten, wir Europäer, oder kann sich die politische Europäische Union noch weiterhin leisten, ihrer Zentralbank, also der EZB, kein soziales Mandat zu geben, um des lieben Friedens willen? Also wie lange können wir das noch so weitermachen, ohne da... So, soziales Mandat sagt Ihnen, denke ich, was? Natürlich, Harald Schumann, dass es auch um Arbeitslosigkeit und so geht, ja? Ja, das auch, um die Lebensverhältnisse einfach der Bürger, der Europäischen, damit einzubeziehen. Können Sie sich das vorstellen? Ich meine, jetzt nichts Konkretes, aber sowas grundlegend zu fordern einfach. Aber ich glaube, da muss man jetzt auch mal aufpassen. Also man kann so ein soziales Mandat fordern, nur was sollte das jetzt noch bringen? Also die Zinsen, das muss man ja mal zur Kenntnis nehmen, sind schon auf Rekordtief und die werden auch nicht mehr steigen. Das heißt, die EZB ist eigentlich schon am Ende ihrer Macht. Okay, was sie jetzt noch machen kann, ist Staatsanleihen aufkaufen. Also die Bank of England kauft ja immer munter Staatsanleihen auf, um die Wirtschaft in England zu stimulieren. Aber da muss man auch mal eins sehen. Da gibt es wirklich ein Ende der Macht der Geldpolitik. Also in England ist das sehr schön zu sehen. Die Bank of England kauft die Staatsanleihen auf wie bescheuert. Das kann man gar nicht mehr anders sagen. Also zum Teil haben die ja 25% des Staatshaushaltes aufgekauft in einem Jahr. Und trotzdem kommt die englische Wirtschaft aber nicht in Gang. Und warum? Weil die englische Regierung gleichzeitig spart. Und das ist eben genau das Problem, dass man Keynes nicht ernst genug nimmt. Die Geldpolitik alleine reicht nicht. Man braucht Fiskalpolitik. Das heißt, man braucht Staatsverschuldung und die Nachfrage des Staates. So dass das bei der Fed jetzt mit dieser Sozialbindung so schön drinsteht, liegt ja darin, dass die ist nicht nur sozusagen eine perfekte Idee, sondern hat ja damit zu tun, dass in den USA alles abgelehnt wird, was irgendwie staatlich ist. Ich meine, den Wahnsinn kann man ja jetzt auch gerade wieder besichtigen bei diesem Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten. Das heißt, dass die Fed sozusagen ein Sozialmandat hat, liegt daran, dass die Fiskalpolitik in den USA sowieso schon historisch praktisch immer ausgefallen ist. Das ist aber nicht ein ideales System, sondern ich finde, man kann die Sozialorientierung der EZB fordern, aber man muss dann als Linker, darf man wieder nicht den Fehler machen, dass man dann irgendwas fordert und dabei aber die eigentlich wichtige Forderung, nämlich eigentlich mehr Fiskalpolitik machen muss, aus den Augen verliert, weil man ja dann schon wieder derartig mit dem Geldsystem beschäftigt ist, dass man die Realwirtschaft nicht sieht. Und die Fiskalpolitik ist eben ein Teil der Realwirtschaft, nicht? Auch die Staatsverschuldung, das Aufsaugen von Ersparnissen, was wir vorhin hatten, ist auch Realwirtschaft. Und das ist, ich meine, wenn man mich fragt, warum habe ich mein Buch geschrieben, dann vor allen Dingen, um eigentlich die Kritiker des bisherigen Systems davon wegzubringen, sich immer nur aufs Geld zu konzentrieren. Danke, Frau Herrmann. Sie haben ja eine eigentümliche Allianz mehrfach in Ihrem Buch ausgemacht zwischen den Investmentbankern oder den Finanzleuten, die meinen, ihr Geld würde etwas Positives bewirken und dass sie dadurch besser entlohnt gehörten, und auf der anderen Seite diejenigen, die das Geldsystem ändern und die Funktion des Geldes auch überschätzen. Also diese eigentümliche Allianz, die ist ja mehrfach in Ihrem Buch festzustellen. Ja, genau, weil das ist wirklich aus meiner Sicht wirklich tragisch. Okay, jetzt Robert Arnold und dann Rudi. Ja, ich habe eigentlich ganz, ganz viele Nachfragen zu dem, was Sie bisher schon an Antworten geliefert haben. Sind Sie denn auch in Berlin? Dann würde ich Sie ja sagen, laden Sie mich doch einfach mal in Ihre Fraktion ein. Nee, ich bin in Düsseldorf in der Fraktion. Da haben wir 20 Abgeordnete. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich beschränke mich einfach jetzt mal auf vier Nachfragen. Die eine ist, Sie haben vorhin so lapidar geantwortet, die Schuldenbremse ist Müll. Wenn Sie das mal genauer erläutern könnten. Ich will sagen, warum ich oder welchen Aspekt ich bei der Schuldenbremse bisher im Vordergrund gesehen habe, den ich positiv finde. Vielleicht können Sie dann dazu auch was sagen. Ich glaube, oder ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mit erfahrenen Politikern unter vier Augen spricht, dann sagen die einem, sie kennen uns Politiker ja, wir müssen Wahlversprechen machen. Und das geht natürlich am besten, wenn man nicht sagen muss, wie das finanziert werden soll. Und da bietet sich einfach an, ist im Zweifel über die Schulden zu finanzieren. Insofern sehe ich die Schuldenbremse als ein Instrument, Politiker ein bisschen zu versuchen, zu Ehrlichkeit zu zwingen. Ganz kurz Unterbrechung, Robert, kannst sofort fortführen. Ja, wir verabschieden uns jetzt von unseren Zuhörern im Nebelhornradio der Piratenpartei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir werden den Rest auch noch aufzeichnen, sodass die restliche spannende Diskussion dann von den Hörern auch noch gehört werden kann, wenn es auf dem Krähennest dann veröffentlicht wird. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Und danke, Wurze. Okay, ich frage weiter bei der Schuldenbremse. Ja, die Frage habe ich gehört. Ja, ich bin mit der Frage noch nicht ganz fertig. Also die Schuldenbremse ist ja erstmal nur das, was innerhalb Deutschlands gilt. Aber insgesamt haben ja, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, 25, 27 EU-Staaten den Fiskalpakt unterzeichnet, der im Wesentlichen ähnlich wirkt, sage ich jetzt mal etwas vereinfachend, wie die Schuldenbremse. Das heißt, wir sind da politisch schon sehr festgelegt. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Wenn wir da raus wollten, müssten alle anderen Vertragsstaaten des Fiskalpaktes da auch raus wollen. Also das ist meine erste Frage zur Schuldenbremse. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich habe das vorhin richtig gehört. Sie notieren sich die Fragen, dann können Sie die auch stückweise antworten. Ich hab aber können wir es auf drei begrenzen, Robert, weil Versuche vielleicht drei reichen auch, oder? Ich mache die nächsten Fragen, stelle ich kürzer, okay? Okay. Sie hatten gesagt, alle wollen sparen, niemand verschuldet sich. Deswegen müsste der Staat sich verschulden. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Und es gab gerade eben auch schon die Anmerkung, ja, dann müsste der Zins eben negativ werden. Ich verstehe den Zinssatz so, dass der Zinssatz Angebot und Nachfrage von Sparen bzw. Kreditaufnahme reguliert. Wenn nun das Sparangebot größer ist als die Kreditnachfrage, wäre die logische Konsequenz, dass der Zins negativ sein müsste. Könnten Sie sagen, wieso das ein Problem sein sollte? Und die dritte Frage. Sie haben gesagt, manche Leute würden den Kauf von Aktien als Investitionen bezeichnen. Das würden Sie nicht so sehen, weil Aktien nicht automatisch nach sich ziehen, der Kauf von Aktien nicht automatisch reale Investitionen nach sich ziehen. Sehen Sie es nicht auch so, dass bei steigenden Aktienkursen tatsächlich doch auch real mehr investiert wird, weil bei einer guten Marktumgebung beispielsweise neue Aktien eher ausgegeben werden als bei niedrigem Aktienkurs? Und dann noch die vierte Frage. Sie hatten gesagt, in den USA wäre also, niemand könnte gegen den Dollar spekulieren, weil die einfach so eine große Zone wären. Und wenn also Eurobonds eingeführt würden, dann wäre das in Europa genauso. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Kalifornien im Jahr 2009 pleite gegangen. Ohne dass also Kalifornien Bonds auf Bundesebene begeben hätte. Wieso ist das in den USA möglich, dass einzelne Staaten pleite gehen, ohne dass es eine Spekulation gegen diese Staaten gibt oder ohne dass das wesentliche Auswirkungen auf benachbarte Bundesländer hätte und ohne dass Gemeinschaftsschulden begeben werden, während Sie das im Euroraum für die Lösung sehen? Ja, interessante Fragen. Also um mal bei dem Thema anzufangen, das am wenigsten sozusagen mit Staatsschulden zu tun hat. Sie haben gesagt, ja, Kauf von Aktien seien vielleicht nicht unbedingt eine Investition, aber das Umfeld sei dann so positiv, dass dann doch investiert würde. Da muss man einfach knallhart sagen, das ist in der Realität nicht zu erkennen. Also nochmal, um die Zahlen zu nennen, 2012 sind die Aktienkurse um 30% gestiegen, Wachstum in Deutschland 0,7%. Dann sind sie nochmal 2013 bisher um 11% gestiegen, Wachstum in Deutschland wahrscheinlich dieses Jahr 0,4%. Das heißt, man kann einfach nicht sehen, dass steigende Aktienkurse irgendwie dazu führen würde, dass das Wachstum anziehen würde, was ja auch normal ist, denn das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es wird dann investiert, wenn Nachfrage da ist. In Deutschland ist aber keine Nachfrage, also wird nicht investiert. Damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Punkt, den Sie hatten, nämlich mit dieser, was vielleicht für viele Zuhörer so ein bisschen verwirrend ist, aber Saldenmechanik und Negativzins. Sie haben ja gesagt, okay, wenn zu viel gespart wird, dann sind die Zinsen eben negativ. Genau, das kann man ja jetzt schon besichtigen, dieses Phänomen. Also die Inflation in Deutschland liegt derzeit bei 2%. Auf 10-jährige Staatsanleihen in Deutschland bekommt man 1,8%. Das heißt, selbst wenn man 10 Jahre lang sein Geld anlegt, wird faktisch das Vermögen vernichtet, weil die Zinsen unter der Inflation liegen. Das heißt, man hat also schon Negativzins und in der Tat, Vermögen wird schon abgeschmolzen. Warum ist das aber sozusagen an sich noch nicht schön? Weil daraus auch immer noch kein Wirtschaftswachstum entsteht, sondern es wird nur Vermögen vernichtet. Das heißt, wenn man jetzt tatsächlich will, dass die Wirtschaft wächst, dann muss man versuchen, die Ersparnisse, die da sind, das ist ja sozusagen immer Wirtschaftserträge der Vergangenheit, die nicht wieder ausgegeben wurden, muss man dann umlenken, so dass der Staat das ausgibt. Wenn man das nicht macht, hat man eine schrumpfende Wirtschaft. Ist einfach so. Kann man ja wollen, aber es ist ja, glaube ich, auch schon allen aufgefallen, dass eine Wirtschaftskrise meistens vor allen Dingen dazu führt, dass es demokratisch gefährlich wird. Und wenn eine Wirtschaftskrise lange dauert, dann natürlich am Ende die rechten Parteien drankommen. Ja, die Frage, damit komme ich zur dritten Frage. Sie hatten ja gesagt, Schuldenbremse, was ich eigentlich gemeint habe mit Schuldenbremse ist Müll. Das meine ich genau damit. Der Staat wird eigentlich gebraucht, um Nachfrage zu erzeugen, besonders in einem Land wie in Deutschland, wo alle anderen sparen. Wenn das nicht mehr erlaubt ist, sondern auch der Staat sparen muss und man dann also drei Sektoren hat, die sparen, nämlich der Staat, die Unternehmen und die privaten Haushalte, dann ist das der absolut sichere Weg in eine schrumpfende Wirtschaft. Sie sagen ja, der Staat, der finanziert ja nur dann irgendwelche Wahlversprechen. Also ehrlich gesagt, das wäre nicht das Schlimmste. Wahlversprechen sollte man auch nicht einfach diskreditieren. Denn wenn jetzt zum Beispiel die SPD sagt, ja, wir müssen in Bildung investieren, dann ist das zwar ein Wahlversprechen, aber es ist sinnvoll. So, am Ende hatten Sie gefragt, ja, wieso kann denn Kalifornien pleite gehen, ohne dass dann gegen die anderen Staaten spekuliert wird? Das ist durchaus so, dass einige Staaten, das ist nicht ganz so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Es gibt Staaten in den USA, die tatsächlich Probleme haben, sich zu refinanzieren. Also die sind dann also praktisch auch schon nicht mehr in der Lage, noch Schulden zu machen. Das führt aber insgesamt nicht zu der totalen Katastrophe, weil ja über allem, wie wir ja wissen, schwebt der Bundesstaat USA und der natürlich wesentliche Ausgaben dann auch über Bundesmittel abdeckt. Also das fängt bei den Renten an und das geht weiter über Medizinprogramme für Ältere, Medicare, und hört auf, sehr beliebt beim Militär, das vor allen Dingen auch in finanzschwachen Staaten angesiedelt wird. Das heißt, wenn jetzt es so wäre wie in Deutschland, dass die ganzen US-Staaten allein auf sich gestellt wären, dann wäre da schon längst das komplette Chaos ausgebrochen. So ist das eben so ein bisschen wie hier in Deutschland, dass einzelne Kommunen auch schon keine Schulden mehr machen dürfen, weil sie komplett überschuldet sind. Aber das fällt dann sozusagen im Gesamtkonzert nicht so auf, weil eben über allem ja der Bundesstaat schwebt. Ich wollte noch eine kurze Ergänzung anbringen zu der Frage Aktienkauf, Investition, Fragezeichen. Man muss sich das natürlich auch so vorstellen, wenn man jetzt mal Sonderformen wie einen Börsengang herausnimmt, dass bei einer Aktie ein Geschäft zwischen zwei Parteien abgeschlossen wird. Person A zahlt Person B 100 Euro, um die Aktie in Besitz zu bekommen. Und das ist also im Grunde ist es ein Plus minus Null, das Ganze. Und da ist natürlich keine Investition erkennbar. Wenn die Aktie jetzt im Wert für, auf 150 Euro steigt, wird das ganze Geschäft nur wieder mit zwei anderen Personen gemacht. Das an sich ist erstmal investitionsneutral. Es ist natürlich entscheidend dann, was die Person mit dem Geld macht, die die Aktie verkauft hat. So, nächster Fragender. Wir kommen jetzt wirklich in die Schlussrunde. Ist Rudi. Ja, danke. Ich wollte noch mal ganz kurz, ich wollte vorhin nach meiner Frage nicht noch mal dazwischen schießen, deswegen habe ich mich noch mal angestellt. Frau Herrmann, Sie haben auf meine Frage wegen der Staatsfinanzierung über Zentralbank oder öffentlich-rechtliche Banken, sind Sie anschließend ein bisschen, in Anführungszeichen abgeschweift Richtung Monetative und so weiter. Darauf bezog sich meine Frage gar nicht. Also ich wollte gar nicht irgendwie das Geldsystem ändern oder sonst irgendwas. Das denke ich mal, wollen auch recht wenige hier. Sondern die Frage ist nur, im Moment zahlen wir in Europa, also in Deutschland zwar wenig, aber andere Staaten deutlich mehr, relativ hohe Zinsen, die dann halt irgendwo mehr in dem Finanzmarkt verschwinden. Und die Frage war eigentlich, ist es nicht sinnvoller zu sagen, wenn wir wissen, seitenmechanisch wissen, dass wir es ausgleichen müssen, das Sparvolumen der Privaten und Unternehmen, und wir wissen ja auch, wir wollen den Exportüberschuss abbauen, das heißt, dass die anderen Länder sich verschulden, warum müssen wir denn dafür Zinsen zahlen? In dem Zusammenhang auch kleine Anmerkung zu dem, was Jens Berger, den ich übrigens sehr schätze, vorhin sagte, von wegen, ja, dann haben wir ein Problem, dass die kapitalgedeckte Rentenversicherung dort Probleme bekommt. Ja, mein Gott, wir wollen doch sowieso wieder zurück zur umlagefinanzierten Rente. Jedenfalls habe ich ihn bisher immer so verstanden. Dann ist das eben so. Da müssen die sich was anderes ausdenken. Also nochmal, mir geht es eher darum, die Staatsschulden an sich sind per se kein Problem. Man sollte sie vielleicht auch anders definieren, nicht als Staatsschulden, sondern in irgendein anderes Wort dafür finden. Sondern das Problem ist eigentlich eher die Last, die darauf liegt, nämlich die Zinszahlungen. Und die könnte man doch umgehen, indem man eine andere Form der Finanzierung bekommt, wie zum Beispiel über eine Zentralbank oder über öffentlich-rechtliche Banken, dass das Geld wieder zurückgeführt wird. Also was ich verstehen kann, ist, dass Sie irgendwie sagen, ja, warum denn überhaupt diese Zinsen und kann man das nicht anders organisieren? Ich glaube nur, und da bin ich eben mit Jens Berger einer Meinung, dass Sie unterschätzen, was das bedeuten würde, wenn man sozusagen die Staatsfinanzierung komplett rausnehmen würde aus dem Privatmarkt, nachdem die Staatsfinanzierung jahrhundertelang über den Privatmarkt gelaufen ist und dann plötzlich bei der EZB ansiedeln würde. Das wären eben riesige Verwerfungen. Und das sollte man eben nicht unterschätzen. So, das ist alles, was ich sage. Was man aber natürlich machen könnte, da gibt es ja auch entsprechende Vorschläge und ich glaube, das kommt Ihnen entgegen. Man könnte natürlich ziemlich mühelos sehr, sehr strenges Zinsregiment einführen. Also das ist ja dann auch schon bekannt geworden als finanzielle Repression, nicht? Also so hat sich die USA ja entschuldet nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, man sorgt einfach dafür mittels politischer Maßnahmen, dass die Zinsen, die die Leute kriegen können, unter der Inflationsrate liegen. Und auf diese Weise am Ende das am sinnvollsten ist, für alle Beteiligten in die Realwirtschaft zu investieren, weil das der einzige Ort ist, wo man wirklich höhere Renditen dann erwarten kann. Das kann man machen. So, also und das wäre auch kein Problem, sozusagen so eine Art Zinsziel vorzugeben und dann dafür zu sorgen, dass es eingehalten wird. Aber da müsste man jetzt nicht diese riesigen Umbaumaßnahmen starten. Also das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Naja, das kann man machen. Was man dazu natürlich noch machen kann, ist für richtige Problemstaaten wie Griechenland beispielsweise, dass dort die EZB als Kreditgeber einspringt. Der große Vorteil der ganzen Sache ist natürlich auch, dass wie im Privaten auch, dass der Gläubiger im Endeffekt entscheidet, wie mit der Verschuldung zu verfahren ist. Sollte, wenn die EZB jetzt Hauptschuldner Griechenlands wäre oder einziger Schuldner Griechenlands, nur mal so als Modellbeispiel, hätte die EZB natürlich die Möglichkeit, die Staatsschulden Griechenlands zu stunden. Ja, so wird es ja auch kommen. Das denke ich auch, dass es so kommen wird. Also das, denke ich mal, ist ein ganz vernünftiges Modell, das man allerdings jetzt auch nicht in einen Topf damit werfen sollte, dass die EZB für die komplette Eurozone jetzt der alleinige Kreditgeber werden sollte. Ja, genau, das wäre ja sozusagen eher die Frage, und das steht auch in deinem Buch, was macht man mit den Altschulden der überschuldeten Länder, nicht? Und da muss man das natürlich auf die EZB verschieben. Haben ja einige schon gemacht, zum Beispiel die Iren. Das ist wirklich nochmal was anderes als das, was Rudi vor. Nur als Beispiel noch ein schönes Anekdötchen dazu, das habe ich von Richard Werner. 1914, als England dem Deutschen Kaiserreich den Krieg erklärt hat, waren natürlich sämtliche Forderungen des britischen Bankensektors gegenüber Deutschland und Österreich null und nichtig. Normalerweise wäre das Ganze eine gigantische Schuldenkrise geworden. Was hat die Bank of England gemacht? Sie hat die Schulden beglichen mit Zentralbankgeld, und dieser Posten ist ein ganz lustiges Detail, der ist heute noch in der Bilanz der Bank of England drinne. Tja, Richard Werner war auch hier zu Gast, und ich bin froh, dass wir jetzt zum Schluss noch das ganz kurz angeschnitten haben, weil die letzten zwei Fragenden wollen eigentlich nur noch überleiten und so ein Abschlussstatement geben. Frau Herrmann, Sie haben es eben noch zum Schluss gesagt, man hat im Falle Irlands so ganz fast an der Öffentlichkeit vorbei etwas gemacht, wo Sie als eine der wichtigsten Maßnahmen ansehen, um die Altschulden, mit denen halt umzugehen, nämlich die Zentralbank einsetzen. Ist das eine der wichtigsten Lösungspunkte? Und zweite Frage, haben Sie denn den Antrag 135, den ich Ihnen gestern gegeben habe, sich anschauen können? Und haben Sie sich da drin wiedergefunden, oder war da auch irgendwas dabei, wo Sie ablehnen oder kritisch sehen? Herr Garscher, das tut mir echt wahnsinnig leid, aber Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich hier zu tun habe, und ich habe den Antrag gar nicht lesen können. Also insofern weiß ich jetzt nicht, ob ich da vorkomme oder nicht, aber ich nehme mal an, dass alles richtig ist. Es tut mir jetzt echt leid, aber das geht hier nicht. Ich muss ja nebenher auch noch einfach ganz normal für die Taz schreiben. Und was die Iren angeht, ja, da war das einfach so, die haben, da bekanntermaßen waren ja zwei der ganz großen irischen Banken komplett pleite, und zwar völlig pleite, mussten rekapitalisiert werden, und um das Geld zu besorgen, das ist jetzt etwas kompliziert, aber letztlich hat der irische Staat einfach Staatsanleihen produziert. Diese Staatsanleihen haben dann die Banken bekommen, und die Banken haben dann mit diesen Staatsanleihen sich Geld von der Zentralbank in Irland besorgt. Dann musste, eigentlich war die Idee, dass der irische Staat dann natürlich diese Staatsanleihen irgendwie bedient und Zinsen zahlt. Das war natürlich nicht möglich. Und dann wurden diese Staatsanleihen eben in langlaufende Staatsanleihen mit ganz wenig Zinssatz umgewandelt, nicht? Und faktisch kann man einfach so sagen, hat Irland seine Staatsschulden auf die Zentralbank verschoben, und fertig war es, nicht? Und auf diese Weise ist schon mal ein Viertel der irischen Staatsschulden versorgt und praktisch verschwunden. Also auf jeden Fall. Das haben die Griechen natürlich besichtigt, nicht? Das ist ja, also den anderen, das ist den Europäern nicht aufgefallen, aber den anderen überschuldeten Staaten ist das natürlich aufgefallen, und jetzt ist ja die Wahl in Deutschland vorbei, und dann sind die Griechen ja auch gleich mit der Idee aufgetaucht, dass sie eigentlich ihre Staatsschulden auch nicht tilgen wollen, sondern eben auf 50 Jahre prolongieren. Und das wird auch so laufen, dass dann diese ganzen Staatsanleihen, die jetzt auf verschiedene Euro-Länder verteilt sind und auf die Rettungsschirme und sonst wo, werden auf irgendwelchen Umwegen dann auch bei der EZB landen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben uns hier am Anfang in unserer Tätigkeit bei den Piraten doch sehr stark auf Schuldenschnitte konzentriert, frühzeitige Schuldenschnitte, und bei den Staatsschulden, bei den privaten Schulden, die ja dreimal so groß sind wie die Staatsschulden in Europa in dieser Krise, haben wir bisher immer noch favorisiert das Bail-in-Verfahren. Jetzt haben Sie das schon skizziert mit dem, wie mit den Staatsschulden umgegangen werden könnte, nämlich auf die Art und Weise wie Irland, und wahrscheinlich wird das in Griechenland genauso passieren. Das sind ja eigentlich versteckte Schuldenschnitte, so könnte man sie bezeichnen, indem man die Zentralbankbilanz heranzieht. Wie stehen Sie denn mit der Handhabe der privaten Schulden mit den Bail-in-Verfahren, die jetzt in der Europäischen Union seit Zypern in den Fokus gerückt sind? Entschuldigung, jetzt habe ich vergessen zu drücken. Das ist natürlich die absolute Katastrophe. Also ich meine, man kann das wirklich verstehen, dass Leute sagen, ja, wer doof genug war, irgendwem Geld zu leihen, der soll dann da bitte schön auch haften. Und aber ich meine, man muss einfach, das kann man, ist ein moralisch starkes Argument, aber ich finde, man muss irgendwie Kosten-Nutzen-Analysen betreiben. Und ich meine, es war in Zypern so, da hat man, glaube ich, dann am Ende 5,8 Milliarden Euro gespart. Das ist ja praktisch für die Gesamteurozone nichts. Das kann man auch nicht mal im Promillebereich ausrechnen, so wenig ist das. So, und dafür hat man aber sozusagen auf Dauer die Eurozone fundamental geschädigt. Denn jetzt ist es ja so, dass jeder, der bei Sinnen ist und in irgendeinem Krisenstaat lebt, sich ausrechnen kann, dass es passieren kann, dass sich Zypern dann beispielsweise in Italien oder Portugal oder sonst wo wiederholt. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwo eine Krise ist, das kann in Malta sein, das kann in Slowenien sein, da gibt es ja noch viele denkbare Kandidaten, werden die Leute als allererstes den Einfall haben, dass sie ganz schnell ihr Geld außer Landes bringen. Das heißt, es wird eben ein Bankrun stattfinden, nicht? Und dann kommt es zur Liquiditätskrise und so weiter. Das heißt, man hat also die Eurozone in einer ganz unglaublichen Weise destabilisiert, indem man da in Zypern für 5,8 Milliarden Euro, wie gesagt, das sind Peanuts insgesamt, ein Exempel statuieren wollte. Also dieser Weg, der jetzt auch über die Bankenunion da angedacht wird, halten Sie wirklich für gefährlich für die Eurozone? Ja, und ich meine, das muss man sich doch mal vorstellen, diese Bankenunion, nicht? Immer, die Gläubiger sollen immer haften. Wird ja von den Bankenverbänden unterstützt. So, dann muss man sich doch eigentlich mal fragen als Politiker, wie kann das sein, dass die Banken einen Plan unterstützen, wo sie selber haften müssen? Na, der Grund ist natürlich, dass sie einfach verhindern wollen, dass stattdessen das Eigenkapital steigt. Weil jede Bank, die schlau ist, weiß doch, dass sozusagen der Bail-in niemals in einer echten Krisensituation passieren wird, weil das systemische Risiko viel zu groß ist. Das heißt, man hat ja diese ganzen Wahnsinn in Zypern auch nur veranstaltet, weil das ein kleines Land ist, weit weg, mit wenig Verbindung zu dem restlichen Europa. Da konnte man das mal machen, nicht? Also die realen Schäden für die anderen Länder waren ja gering, sondern sozusagen der Preis, den man zu zahlen hat, ist rein psychologisch, dass wenn jetzt eine Krise woanders ist, dann auch der Bankrun stattfindet. Aber die Banken blicken das ja besser und die wissen ganz genau, es wird nirgendwo ein Bail-in sein, aber weil überall steht, es gibt ein Bail-in, ist das Eigenkapital schön niedrig. Wir können weiter unsere Boni auszahlen und machen, was wir wollen. Also, und das finde ich wirklich sehr anstrengend, dass das nicht viel stärker skandalisiert wird. Frau Herrmann, ich sehe, Sie müssen auf jeden Fall nochmal kommen, wenn wir auch Gäste aus der Schweiz haben oder von der FAZ. Dort werden Sie sicherlich auch anderen Argumentationen begegnen und dann denke ich, wäre es sehr wichtig, wenn Sie dabei wären. Ich hoffe, Sie haben einen sehr positiven Eindruck heute Abend hier mitgenommen. Gleich kommen wirklich? Noch die beiden. Dass bei den Piraten ja wirklich auf einem hohen Niveau mittlerweile diese Themen hier diskutiert werden. Nee, das stimmt. Also ganz ehrlich, das Niveau ist unglaublich. Tja, wenn wir dann noch zu den Bloggern und in die Wirtschaftspresse und Jens Berger hat ja hier schon 4-5 Mal Sachen veröffentlicht auf den Nachdenkseiten, dann werden unsere Ziele irgendwie auch erfüllt, denn auch wir sind on mission, Frau Herrmann, auch wenn es bei uns noch manchmal in die Bail-in-Richtung geht auf der einen Seite und die anderen dann eher bei dem sind, was Sie eben gesagt haben. So, jetzt die letzten zwei sind einmal Stimmbürger. Und der letzte wird Malte sein. Stimmi? Ich kann auch gerne anfangen, wenn Stimmbürger das Schlusswort haben will. Okay, dann umgekehrt. Nee, ich glaube, du hast eher in dem Moment das Schlusswort. Ich wollte nur Vorletzter sein. Ich dränge mich einfach mal vor. Es wäre schön, Frau Herrmann, wenn Sie wiederkommen, weil wir haben noch Fragen ohne Ende und Meinungen, die wir noch besprechen müssen. Robert hat schon ein paar Fragen von mir vorweggenommen. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie für höhere Steuern plädieren, weil die Sparquote zu hoch ist. Welche Steuern sind denn zu niedrig? A und B, der Sparer ist eigentlich Mitverursacher dieser Krise, dieser Guthabenkrise, Finanzkrise, was wir haben. Die zweite Frage, es gab mal eine Frau, die hat gesagt, wenn der Euro scheitert, scheitert Europa. Also Europa ist für mich der Kontinent und der Euro, das steht auf diesem Zettel drauf und Sie haben jetzt gesagt, wir haben verschiedene Euros. Was sagen Sie denn zu diesem Satz? Ja, ich fange mal bei Merkel an. Merkel hat recht. Also es stimmt zwar, dass Europa nicht das gleiche ist wie die Eurozone, aber man kann sich nicht vorstellen, was ein Crash der Eurozone ökonomisch auslösen würde. Das wäre ein derartiges Desaster, dass auch die europäische Idee komplett diskreditiert wäre. Insofern sollte man unbedingt den Euro versuchen zu retten. Was ich, wenn ich jetzt sage, wir haben gar nicht mehr einen Euro, sondern 17 Euros, dann meine ich das als eine Beschreibung einer Katastrophe. Also eigentlich sollte es so sein, dass wir nur einen Euro haben. Aber die ganze Eurozone oder Europolitik hat dazu geführt, dass der Euro von innen bereits gesprengt wird. Also dass wir bereits 17 Euros haben, sozusagen, die unterschiedlich viel wert sind, zeigt nur, wie ungeheuer gefährdet die Eurozone ist. Also ehrlich gesagt, wenn der Euro in 5 Jahren noch lebt, was ich mir ja sehr wünsche, dann bin ich echt überrascht. So, Ihre zweite Frage war, jetzt habe ich da blöderweise mitgeschrieben. Was war das nochmal? Das war Sparen und welche Steuern sind zu niedrig? Ach ja. Steuern sind zu niedrig, genau. Ja, das ist einfach zu beantworten. Also ich finde, man würde ja schon weit kommen, wenn man einfach in das System Kohl zurückkehrt. Ich meine, so absurd das klingen mag, nicht? Aber damals hatten wir einen Spitzensteuersatz von 53%. Wir hatten eine synthetische Einkommensteuer, das heißt Kapitalerträge auf Dividenden und Zinsen wurde auch nach dem individuellen Steuersatz besteuert und nicht mit so einer Abgeltungssteuer mit 25%. Es gab sehr hohe Unternehmenssteuern, nicht? Die ganzen Körperschaftssteuerreformen und so, ist alles Wahnsinn. Man kann das genau sehen. In dem Moment, wo man die Körperschaftssteuer reformiert hat, das ist der Moment, wo die privaten Unternehmen anfangen zu sparen und man jetzt das Problem hat, wohin mit diesen sozusagen Finanzüberhängen. Man könnte auch ruhig wieder eine Vermögenssteuer einführen. Das gab es ja auch zu Zeiten von Kohl. Und der Vorteil einer Vermögenssteuer wäre nicht nur, dass man da ungefähr 10 Milliarden Euro einnehmen würde, sondern das noch viel wichtiger ist, dass man dann eben zum ersten Mal einen relativ guten Überblick darüber hätte, was die Reichen eigentlich besitzen. Denn das ist das Hauptproblem. Man weiß gar nicht, wie reich die Reichen in Deutschland sind. Dazu gibt es nur Schätzungen. Und das soll natürlich so bleiben aus der Sicht der Vermögenden. Also wenn man sich jetzt fragt, warum gibt es so einen leidenschaftlichen Lobbyistenwiderstand gegen die Vermögenssteuer, dann liegt es nicht nur daran, dass es eine Belastung wäre, sondern weil die Vermögenden genau wissen, dass das außerordentlich unangenehm für sie wäre, wenn man da mehr wüsste, wie viel die Reichen wirklich besitzen. Also das wären jetzt so mal ein paar Vorschläge. Ach ja, und die Erbschaftssteuer, denn die wurde ja auch so reformiert, dass reiche Firmenerben gar keine Steuern mehr zahlen müssen. Also selbst wenn sie ein Milliardenvermögen übernehmen, sind sie völlig steuerfrei. Ist das nicht auch eine der Lehren aus der 29er-Krise? Ich meine, Georg Schramm, einer unserer besten Kabarettisten, der geht ja schon seit Jahren mit seiner Kunstfigur Dombrowski genau mit den Zahlen, ich glaube 77% damals Einkommensteuer und 73% Erbschaftssteuer, im Krieg sogar dann 91%, unvorstellbare Zahlen. Und die haben ja in Amerika, waren 70% bis in die 70er Jahre hinein. Also es ist ja auch schon mal früher gegangen und einige sagen ja, die Reichen würden ihrem eigenen Interesse handeln, wenn sie höhere Steuern akzeptieren würden, würden auch ihr Wohlstand letztendlich gesichert. Ja, das stimmt genau. Also der Kapitalismus ist bekanntlich nicht zusammengebrochen in den USA, als die Reichen hoch besteuert wurden. Ganz im Gegenteil, das Wachstum zog an und am Ende waren auch die Reichen reicher. Aber die Grünen haben ja hier Desaster erlebt. Da wurde ja wirklich, man muss sagen, eine richtige Kampagne im ersten Bundestagswahlkampf gegen die Grünen gefahren und ja auch jetzt noch nicht bei dem Versuch der Neupositionierung. Sie haben ja letztes Mal einen Artikel empfohlen von Ihrem Kollegen, dem Hauptstadtredakteur, über diese neue Positionierung der Grünen. Fand ich auch hochinteressant. Aber jetzt letztes Wort, Malte. Okay, ja, ich fange auch nochmal mit einer Einleitungsfrage an. Es wurde ja von Ihnen wiederholt gesagt, Geldpolitik durch die EZB reicht nicht aus. Das sei eine Lehre aus 1929, es braucht auch staatliche Fiskalpolitik. Okay, der Staat soll also etwas machen, aber in unserem Fall Euro-Krise und so weiter ist die Sache ein bisschen komplizierter. Also welcher Staat wäre das Ihrer Meinung nach, der diese Politik machen soll? Die einzelnen Nationalstaaten, jeder für sich auf eigene Verantwortung, die Regierungen untereinander, die Fiskalpolitikpakte oder ähnliches vereinbaren und sich zu bestimmten Maßnahmen verpflichten? Oder ein europäischer Staat oder eine irgendwie geartete europäische Fiskalpolitik in einer gemeinsamen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Also auf welcher Ebene muss diese Fiskalpolitik stattfinden? Von welcher Ebene muss sie gesteuert werden? Also ja, das ist mal eine sehr komplizierte Frage, weil man dazu ja nochmal sozusagen in die Eurokrise einsteigen muss und ihre verschiedenen Ebenen. Also anders als viele glaube ich nicht, dass man in der Eurozone alles harmonisieren muss und alles gemeinsam entscheiden muss, damit der Laden läuft. Sondern im Normalbetrieb, also es gibt ja jetzt im Augenblick so ein paar Steuerungskrisen, es gibt ein paar Länder, die überschuldet sind, es gibt eine EZB, die nicht genau richtig funktioniert und es gibt Deutschland, das Lohndumping betreibt. Aber wenn man diese eher isolierten Probleme mal lösen würde, dann wäre die Eurozone eigentlich relativ stabil. Und dann müsste man eigentlich gar nicht so viel koordinieren. Eigentlich bräuchte man nur zwei Dinge, die koordiniert werden müssten. Das eine wäre eine Steuerharmonisierung. Das geht natürlich nicht, dass irgendwie einige Eurozonenländer denken, sie könnten da als Steuerparadies weiter bestehen. Und das Problem ist nicht nur Irland mit seinem Körperschaftssteuersatz von 12,5%, sondern das Problem ist mindestens genauso groß in Luxemburg und in den Niederlanden. So ein Unsinn muss natürlich abgestellt werden, also Steuerharmonisierung. Und das zweite wäre sozusagen eine gemeinsame Lohnpolitik, dass die Löhne immer mit der Produktivität steigen. Aber abgesehen davon würde es völlig reichen, wenn jedes Land macht, was es will und auch seine Fiskalpolitik zu Hause betreibt. Okay, danke. Dann kommen wir zu einem spannenden Aspekt, der quasi ein Resultat aus dieser Euro-Krise ist. Sie haben einen Kommentar geschrieben in der Taz, in dem Sie vor einem neuen deutschen Chauvinismus warnen. Ja, also die AfD kommt auf als Reaktion auf die Euro-Krise, die viele Leute verwirrt und die sie nicht verstehen. Sie schreiben da, dass sie erwarten, dass ja, CDU und FDP ein bisschen nach rechts rücken. Da sind sie ja nicht die Einzige, die das erwartet. Rechts heißt in diesem Fall wahrscheinlich weniger Hoheitsrechte an die EU abgeben. Aber sie schweigen sich da aus, was sie beim linken Lager, sage ich mal, erwarten. Also Grüne, SPD, Linkspartei. Was glauben Sie, wie diese Parteien auf das Auftreten der AfD reagieren werden? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Hokuspokus, ein bisschen Glaskugel schauen, aber kann man ja auch mal betreiben. Martin Schulz von der SPD hat schon gesagt, dass er sich keinen Wahlkampf wünscht, wo proeuropäische und kontraeuropäische Positionen gegeneinander ausgespielt werden. Kann das also sein, dass man nach einem Bundestagswahlkampf nun also auch einen Europawahlkampf bekommt, in dem man Europa und die institutionelle Krise Europas totschweigt? Ja, also ich meine, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also was man ja aus Umfragen weiß, mal jetzt ganz jenseits von diesem neuen Nationalgefühl, das ich finde, man in Deutschland schon sehen kann, ist ja, dass irgendwie 83% der Deutschen finden, dass man nur das Nötigste tun sollte, um den Euro zu retten. So, also sozusagen letztlich der Merkel-Kurs, nicht? Also wenn jetzt irgendwie ein Land derartig in die Krise gerät, dass es droht, aus dem Euro zu kippen, dann macht man irgendwas. Aber man macht genau so viel, dass es wieder im Euro drin bleibt, aber man macht nicht genug, als dass die Wirtschaftsleistung da wieder anspringt. Diese Art von Sparkurs finden 83% der Deutschen toll. So, und das ist natürlich weit mehr, da haben Sie völlig recht, als nur das Stimmpotenzial für die Rechten. Und dieses Wissen, ich meine, das wissen die Parteipolitiker ja alle, die lesen ja ständig Umfragen, hat natürlich dazu geführt, dass die SPD und die Grünen, das haben sie auch richtig beschrieben, zur Europapolitik überhaupt nichts mehr gesagt haben. Also wenn man zum Beispiel das Parteiprogramm der Grünen zur Europapolitik liest oder zur Eurozone, dann stehen dann nur Sachen drin, die absolut richtig sind. Also auch Eurobonds und so weiter. Nur mit diesem ganzen Programmteil wurde nicht offensiv Wahlkampf gemacht. Nicht? Man hat das Wort Eurobond und Schuldentilgungspakt und was weiß ich, hat man im Wahlkampf von den Grünen eigentlich nicht gehört. So, und die SPD, genau das gleiche Bild. Nicht? Die SPD ist ja eigentlich auch von den Ansichten her sehr nah bei den Grünen, obwohl die Grünen bei der Europolitik in der Eurozone sich weitaus besser auskennen, aber so hörte man auch nichts. Und ich glaube, das wird genauso weitergehen. Und das ist natürlich sehr bedenklich. Also deswegen sage ich ja, ich bin überrascht. Also wenn der Euro in 5 Jahren noch lebt, bin ich positiv überrascht. Okay, danke. Ja, Malte ist Zweite. Autor des Antrages Nummer 135. Das nur als Information noch an Sie. Frau Herrmann, vielen, vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gebracht. Das finde ich toll. Und Jens, wie hat es dir gefallen? Ja, war wunderbar. Also, meine eigentlich beabsichtigte Rolle so als Frager auf dem Podium, die konnte ich auch gar nicht wahrnehmen, da ich eigentlich in fast allen Punkten Frau Herrmann zustimmen muss. Ich muss ja zugeben, ich habe ja auch viele Ideen von Jens Berger und er kommt in meinem Buch ja auch in den Fußnoten vor. Ja, also ganz, ganz toll. Das war ganz, ganz toll heute Abend. Gute Reise morgen nach Frankfurt. Ich komme vielleicht ins Haus am Dom, dann sehen wir uns morgen auch persönlich. Für all diejenigen, die im Großraum Frankfurt wohnen, morgen gibt es dort mit der Frankfurter Rundschau eine Buch, glaube ich, Präsentation zusammen mit einem anderen Buch von Heiner Flassbeck. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.